Herzlich willkommen zum Vortrag Lenin und Krieg. Der Modus der Veranstaltung wird heute ein bisschen anders sein als geplant, leider. Trotzdem wird es, denke ich, sehr intensiv werden inhaltlich. Und ich denke, auch in der Zusammensetzung hier werden wir schon ganz gut an die Knackfragen der Methodik heranstoßen können. Das Thema ist heute genau Lenin und Krieg, und das hat zwei Ebenen, und zwar einerseits die Ebene von Lenins Einschätzung des Ersten Weltkrieges konkret und darin aber eben auch die Methode, mit der er diese Analyse gemacht hat, also ja, die konkrete Untersuchung und allgemein die dialektische Methode, mit der Lenin den Krieg analysiert hat, als Referenzpunkt, vielleicht als Fluchtpunkt, als Lernmoment für uns auch, um heute diesen Krieg besser verstehen zu können und generell die Weltlage auch in Zukunft mit der dialektischen Methode besser analysieren zu können. Der Modus, mit dem wir jetzt fortfahren bei der Veranstaltung, ist, dass Stiller die eben schon angekündigte kurze Einführung nochmal geben wird, warum dieses Thema eigentlich wichtig ist für uns, warum dieses Thema eigentlich wichtig ist für uns, warum wir uns jetzt damit auseinandersetzen, mit welcher Methode wir die Welt erkennen. Dann wird es ein, genau, es gibt zwei Texte. Wir haben einmal das Referat von Heinz, was der Stiller dann später vortragen wird. Und weil das Referat schon so weit oben ansetzt, haben wir uns dazu entschieden, dass wir noch einen Grundlegungstext jetzt in dieser Vorbereitungsstunde ja, mit auf den Weg geben oder den gemeinsam bearbeiten, den ihr jetzt auch in der Hand habt, genau, um einmal in Schwung zu kommen. Was ist eigentlich mit Dialektik gemeint? Was mit der dialektischen Methode gemeint als eine Grundlegung, als eine Basis dann für den späteren Vortrag und die Diskussion darum? Diesen Text würden wir jetzt nicht leise lesen, sondern wir würden den gemeinsam lesen, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Also ich würde den vorlesen und alle können mitlesen. Es gibt die Möglichkeit, Herr Heinz, wir haben ihn quasi zwangsläufig einkürzen müssen, weil zu diesem Thema kann man unendlich viel schreiben. Ich musste ihn dann dazu nötigen, aus einem längeren Text einen etwas kürzeren, eingedampften Text zu machen. Das hat er dann auch gemacht. Das heißt, das ist dann das vorliegende, 70 Minuten. Er hat aber dann dafür gesorgt, dass er einen nochmal längeren Text ausgedruckt hat. Das ist auch vorhanden. Wir müssen nur gucken, dass wir dann den finden. Das ist der Phil aus Hannover, der hat die ganzen Mappen dabei. So könnt ihr jeder den kompletten Vortrag, der eigentlich so gehalten werden sollte, jetzt aber eingedampft werden musste, könnt ihr den nochmal mitnehmen und könnt ihn in seiner Gänze lesen. Ich halte das halt für wichtig, weil bestimmte Gedanken sind hier doch schon sehr krass reduziert worden oder wurden oder mussten reduziert werden, damit die Zeit gehalten wird. Nur das dazu, dass falls da ja, das Schwierigkeiten macht, könnt ihr das noch lösen dann. Also ich habe eine kleine Einleitung zur Einleitung geschrieben. Das ist das Komplexe, was man versucht, so einfach wie möglich zu machen. Und eigentlich stellt man fest, es wird immer komplizierter. Wir fangen an. Marx und Engels und Lenin haben die dialektisch-materialistische Methode, Hegel auch, aber dabei kopfständig, meisterhaft in ihren Werken angewendet. Die drei Erstgenannten hatten zu Lebzeiten umfangreiches Material über das methodische Dialektik angehäuft, und alle drei planten konkrete Arbeiten über die dialektisch-materialistische Methode zu verfassen, aber keiner konnte sein Vorhaben wirklich ausführen. Uns liegt bis heute kein wissenschaftliches Kompendium über das wissenschaftlich-methodische der materialistischen Dialektik vor. Diese Arbeit steht also als wichtiger Auftrag an die kommunistisch Organisierten noch aus. Um uns selbst zu helfen, stehen uns vorerst zwei Wege offen. Erstens, eine systematische Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode zu erarbeiten, ausgehend von den ex- und impliziten Forderungen der Klassiker und somit die Dialektik als Erkenntnismethode und als bewegliches Beweisinstrument zu verstehen, zu entwickeln und anzuwenden. In diesem Sinne dieser Aufgabe formulierte Lenin, Zitat, die Dialektik als Methode des wissenschaftlich-theoretischen Denkens ist auch dialektische Logik. Sie haben ein und dieselbe Forderung im Herangehen an die Untersuchung des Objekts. Zweitens, der häufigste benutzte Weg, die Analyse durch die Klassikerwerke, die jeweils im Konkreten angewendete Methode zu extrahieren, auszusondern und zu rekonstruieren. Für beide Wege aber gilt, die dialektisch-materialistische Methode wird, das trifft übrigens auf jede andere wissenschaftliche Methode ebenfalls zu, durch den Gegenstand ihrer Anwendung bestimmt. Die nachfolgende Handreichung, das ist das, was wir dann lesen werden, als Einstimmung auf das Thema des Referats des Genossen Heinz Ahlreib, der leider heute nicht hier sein kann, über Lenin und Krieg soll notwendigerweise beschränkt neben der Komplexität vor allem die Bedeutung dieser unserer schärfsten Waffe hervorheben. Und somit beginnen wir jetzt mit der Handreichung. Hat jeder einen Text bei sich? Genau. Okay. Die Dialektik der Dinge erzeugt die Dialektik der Ideen, nicht umgekehrt. Lenin in den philosophischen Heften. Die objektive Dialektik, das heißt die uns umgebende, sich bewegende und entwickelnde Welt, wird in unseren Betrachtungen, das heißt im menschlichen Denken, zur subjektiven Dialektik. Als in unserer Erkenntnisfähigkeit entwicklungsbedingt beschränkt, das heißt niemals die absolute letzte Wahrheit wissen könnend, beschäftigt sich die menschliche Erkenntnis mit der Objektivität in ihrer quantitativen und qualitativen Unendlichkeit in einem fortschreitenden, unendlichen Prozess. Wie ausnahmslos alle Bewegungen und Entwicklungen in der Natur als dialektisches Verhalten existiert, entwickelte sich die menschliche Gesellschaft und das menschliche Denken ebenfalls dialektisch und entwickelt sich ebenso in endlicher Unendlichkeit weiter. Das Erfassen und richtige Anwenden der historischen und systematischen Zusammenhänge ist die Beherrschung der allgemeinen Bewegungsgesetze der objektiven Realität und entspricht der einzig richtigen Denkweise der revolutionären Arbeiterklasse und ihrer Kaderpartei. Lenin äußerte sich zur Bedeutung der Dialektik in den Arbeiten von Marx und Engels in generalisierender Weise. Zitat: Wenn man versuchen will, mit einem Wort zu bestimmen, was sozusagen der Brennpunkt des ganzen Briefwechsels zwischen Marx und Engels ausmacht, jenen zentralen Punkt, zu dem das ganze Netz der geäußerten und besprochenen Ideen führt, so wird dieses Wort die Dialektik sein. Die Anwendung der materialistischen Dialektik zur Umarbeitung der gesamten politischen Ökonomie von Grund auf, ihre Anwendung auf die Geschichte, auf die Naturwissenschaften, die Philosophie, die Politik und Taktik der Arbeiterklasse, das ist es, was Marx und Engels vor allem interessiert. Das ist das Wesentliche und Neueste, was sie bringen. Und das ist die geniale Leistung, die sie für die Weiterentwicklung des revolutionären Denkens vollbracht haben. Lenin nannte den dialektischen Materialismus und die dialektische Methode die Seele des Marxismus und kritisierte unter anderem die Positionen der Menschewiki, Zitat: Sie alle nennen sich Marxisten, fassen aber den Marxismus unerhört pedantisch auf. Das, was für den Marxisten entscheidend ist, haben sie absolut nicht begriffen, nämlich seine revolutionäre Dialektik. Unter anderem aber vor allem in den Schriften Was sind die Volksfreunde und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten? Was tun? Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, Materialismus und Empiriokritizismus, Imperialismus, die höchste Stufe des Kapitalismus und vor allem in Staat und Revolution wird die dialektische Methodik in der Anwendung auf verschiedenste Fragen der Theorie und Praxis nicht nur deutlich, sondern ausgehend von Marx und Engels entwickelten Dialektik, diese weiterentwickelt, in höherer Entwicklung angewendet. In Lenins Schriften besteht der Wesenskern der wissenschaftlichen Aussagen, das ganze Netz der geäußerten und besprochenen Ideen, sagt Stalin dazu, in der Dialektik, der Anwendung der revolutionären Dialektik auf die allseitige Analyse unserer Epoche, der Epoche des Imperialismus und somit auch der Epoche der proletarischen Revolution. jede beliebige konkrete Wissenschaft, wie die der Physik, Chemie, Biologie und der Gesellschaftswissenschaften, erforscht die Entwicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und des Denkens. Auch die Dialektik ist eine Wissenschaft von der Entwicklung. Aber es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen ihr und den anderen Wissenschaften. Dieser Unterschied besteht darin, dass die Dialektik, wie Engels sagt, die Wissenschaft von den allgemeinsten Gesetzen der Entwicklung der Natur, der Gesellschaft und des Denkens ist. Die Wissenschaft von den Gesetzen jeglicher Bewegung. Aus diesem allgemeinen Charakter der von der Dialektik entdeckten und formulierten Gesetze erklärt sich die Bedeutung, die der materialistischen Dialektik sowohl für die wissenschaftliche Erkenntnis als auch für die praktische revolutionäre Tätigkeit zukommt. Friedrich Engels schreibt dazu: Es ist hierin eingeschlossen, dass ihre Gesetze Gültigkeit haben müssen für die Bewegung ebenso sehr in der Natur und der Menschengeschichte wie für die Bewegung des Denkens. Die Begründung für die Allgemeingültigkeit der von der Dialektik entdeckten Entwicklungsgesetze und für sämtliche Erscheinungen, egal zu welchem Gebiet sie gehören, lautet: Diese Gesetze stellen die Verallgemeinerung jenes Wesentlichsten dar, welches in jeder Erscheinung, in jeder beliebigen und konkreten Form der Bewegung das Eigentliche ist. Die Dialektik verallgemeinert diese Gesetze in der Theorie. Die Gültigkeit der Dialektik für die Gesetze der menschlichen Erkenntnis, der Widerspiegelung der Wirklichkeit im Bewusstsein der Menschen, ist der Gegenstand der Dialektik. Die Welt erkennen heißt, sie richtig wiederzuspiegeln. Vom Objektiven, der Wirklichkeit, zum subjektiv-dialektischen, der adäquaten Erkenntnis des Wirklichen. Seine volle Bedeutung kann der dialektische und historische Materialismus nur mittels wissenschaftlicher, dialektischer Methodik entfalten. Nur methodisch-dialektisch können die objektiven Gesetze und Gesetzmäßigkeiten adäquat wiedergespiegelt, die Theorie als eine sich entwickelnde Wissenschaft mit der lebendig widersprüchlichen Praxis verbunden und als untrennbar wechselwirkender Zusammenhang erkannt werden. Aber die dialektischen Gesetze, Kategorien und Begriffe werden zu Inhaltslehren, für die Erkenntnis zu unbrauchbaren Mitteln, wenn sie anstatt als Werkzeug zur Untersuchung als Instrument des Beweises angewendet werden. Immer wieder betonten die Klassiker des Marxismus-Leninismus, aber auch schon Hegel, dass die Dialektik nicht als fertige Schablone auf die Erscheinungen aufgepresst werden dürfen, denn die Dialektik als Werkzeug zur Durchdringung aller Entwicklungen ist nur Mittel der Orientierung im Erkenntnisprozess. Erst nachdem wir den Zusammenhang, die Einheit der Erscheinungen, das Wesentliche und Allgemeine, das ihnen eigen ist, festgestellt haben, können wir Gesetze und Gesetzmäßigkeiten feststellen. Die Gesetzmäßigkeit ist der Ausdruck der Determiniertheit der Erscheinungen, ihres Zusammenhangs und ihrer Wechselwirkung. Das Vorhandensein einer Ursache führt als objektiv logisches, logisch-dialektisches zu einer Wirkung. Dazu ein Zitat von Lenin: Es ist hierin eingeschlossen, dass ihre Gesetze Gültigkeit haben, nur ein Hineinschmuggeln der Gesetze der Religion. Dass man daran verzweifelt, die Gegenwart wissenschaftlich erforschen zu können, dass man von der Wissenschaft nichts wissen will, dass man alle Verallgemeinerungen als Blödsinn behandeln möchte, dass man allen Gesetzen der historischen Entwicklung aus dem Wege gehen, den Wald mit Bäumen einzäunen will, das ist der klassenmäßige Sinn jedes bürgerlichen Skeptizismus, der jetzt in Mode ist, jener Toten- und erstarrten Scholastik. Wollen wir die Gesellschaft und die Natur in ihrer Entwicklung erkennen, bedeutet das vor allem, das Notwendige in seiner gesetzmäßigen Entwicklung zu finden. Dabei kann die Erkenntnisgewinnung nicht vom Augenscheinlichen und Zufälligen ausgehen. Sonst würde zwangsläufig das Wesentliche, Notwendige und Gesetzmäßige der Bewegung aus unserem Blick geraten und das Äußerliche, Unwesentliche, Zufällige die Untersuchung bestimmen. Das Zufällige lässt sich ja gerade deshalb nicht voraussehen, weil es sich nicht mit Notwendigkeit aus einem bestimmten Ablauf eines Prozesses ergibt und eine vorübergehende, unbeständige Verbindung von Erscheinungen darstellt, die heute vorhanden ist, morgen aber nicht mehr vorhanden sein kann. Dazu schreibt Engels: Die geschichtlichen Ereignisse erscheinen so im Ganzen und Großen ebenfalls als von Zufälligkeit beherrscht. Wo aber auf der Oberfläche der Zufall sein Spiel treibt, da wird er stets durch innere, verborgene Gesetze beherrscht. Und es kommt nur darauf an, diese Gesetze zu entdecken. Wir verstehen die Allseitigkeit der Forschung als das wichtigste Prinzip der Dialektik, als Wissenschaft und Methode. Denn die Wahrheit ist das Resultat der Untersuchung der Gesamtheit aller Seiten der Wirklichkeit, ihres Zusammenhangs und ihrer Wechselwirkung. Wenn alle Erscheinungen miteinander verbunden sind und sich im Zustand der Wechselwirkung befinden, wenn jede Erscheinung und die Natur im Ganzen eine Einheit der verschiedenartigen Seiten und Eigenschaften sind, so ist es dialektisch-logisch zwingend, die Betrachtung der Wirklichkeit auf der allseitigen Analyse der Erscheinungen aufzubauen, die Erkenntnisgewinnung im dialektisch-methodischen Prozess voranzutreiben. Jedes Ding steht in mannigfaltigen, in wesentlichen, weniger wesentlichen und unwesentlichen Beziehungen zu einer Vielzahl von anderen Dingen und es geht mit seinem Gegenteil schwanger. Die dialektische Analyse fordert die strenge Abgrenzung der notwendigen von den zufälligen Zusammenhängen und der wesentlichen von den unwesentlichen Beziehungen. Die Nichtbeachtung dieser wissenschaftlichen Forderung führt zwangsläufig zu falschen Erkenntnissen, führt zur eklektizistischen Herangehensweise. Obwohl nicht identisch, sind Theorie und Methode zwei miteinander verbundene, wechselseitig wirkende und nicht trennbare Seiten der Dialektik. Als Wissenschaft bzw. Theorie des Materialismus bildet die Dialektik Gesetzesaussagen und Kategorien begrifflich ab. Als Methode stellt sie die Gesamtheit der Regeln, logischen Forderungen und Verfahren in Ableitung aus den Gesetzesaussagen und Kategorien dar. Somit ist die dialektische Methode und Methodik als Mittel zu verstehen, das die Art und Weise des Erkennens der Welt im Erforschen ihrer Wesenhaftigkeit bestimmt, aber auch als Instrument, das die Veränderbarkeit bzw. Beeinflussung der Gesellschaftsentwicklung ermöglicht. Die materialistische Dialektik ist, soll und muss sein, die methodische Anleitung unserer Erkenntnissuche und Handlung. Auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Erscheinung gibt es kein Verfahren, das so verbreitet und so falsch ist, wie das Herausgreifen einzelner, unbedeutender Fakten, das Spiel mit den Beispielen. Einfach Beispiele sammeln. Das kostet keinerlei Mühe, aber es hat auch gar keinen oder nur rein negativen Wert. Denn worauf es allen ankommt, das sind die historischen, konkreten Umstände der einzelnen Fälle. Worauf es allein ankommt, das sind die historischen, konkreten Umstände der einzelnen Fälle. Die Tatsachen in ihrer Gesamtheit, in ihrem Zusammenhang genommen, sind nicht nur von einer festen, sondern auch unbedingten Beweiskraft. Die kleinen Fakten sind, wenn sie außerhalb des Ganzen, außerhalb des Zusammenhangs genommen werden, wenn sie nur Bruchstücke und willkürlich gewählt sind, eben nur so eine Spielerei oder noch etwas Schlimmeres. Zitat von Lenin. Mit Blick auf die in permanenter Bewegung befindlichen und gesellschaftlichen Vorgänge konstatiert die materialistische Dialektik nicht nur die erfolgten oder die erkennbaren zukünftigen Veränderungen, vor allem orientiert sie auf die Veränderbarkeit der Dinge und meint damit die zielsetzende Beeinflussung und Bestimmbarkeit der Bewegung. Der dialektische Materialismus ist ebenso wenig eine reine Wissenschaft, wie die dialektische Methodik eine starre Richtlinie darstellt. Beide Teile sind ihren Wesen nach kritisch, revolutionär und als aktive Handlungsanleitung für die Kämpfe der Arbeiterklasse grundlegend. Materialismus und Dialektik sind zwei notwendige, sich in der Weltanschauung der Arbeiterklasse wechselseitig bedingende Seiten der einheitlichen, in sich geschlossenen Wissenschaftlichkeit des Sozialismus. Ohne die Dialektik als Wissenschaft und Methode bzw. Methodik kann es keine revolutionär erfolgreiche Arbeiterklasse geben, ist kein Sieg über Kapitalismus und Imperialismus möglich, wird der Sozialismus ein ferner, unerreichbarer Traum und der Krieg das ewige Schicksal der Menschheit bleiben. Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, in einer äußerst komplizierten weltpolitischen Klassenkampfsituation, begann Lenin intensive Studien zur materialistischen Dialektik. Sein Ziel war es, die Arbeiterklasse und deren damals noch revolutionär sich gebenden sozialdemokratischen Parteien zu befähigen, die komplexen Zusammenhänge und Wechselwirkungen dieser Zeit richtig zu analysieren und die aus der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse in richtigen, adäquaten bzw. zeitgemäßen Handlungsanleitungen fixieren zu können. Das Ergebnis dieser Arbeit waren die philosophischen Hefte, in denen die materialistische Dialektik mit der dialektischen Methodik eine unlösbare und in ihrer Handlungsanleitung für die Arbeiterklasse eine unwiderlegbare konkrete Einheit bildete. Nach Lenin stellt die menschliche Erkenntnis einen Widerspiegelungsprozess dar, der mit den Empfindungen, also Sinnen, anfängt und über die begriffliche Wiedergabe der Wirklichkeit in ihrer Vielfalt bis zum dialektischen Denken aufsteigt. Dabei bilden Empfindungen, Anschauungen und Erfahrungen und Denken nur verschiedene Momente des zur Erkenntnis führenden Prozesses, die aber als in ihrer Einheitlichkeit als verschieden im Erkenntnisprozess angeordnet und verschieden wirkend erkannt werden müssen, um fehlerhafte, voreilige, unvollständige, das heißt falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden. Das Denken unterscheidet sich qualitativ von den Empfindungen, steht in diesem Sinne über den Sinnen, ist der krönende Abschluss menschlicher Erkenntnisfähigkeit und Tätigkeit, ausgehend von den sinnlichen Erfahrungen. Dabei sei nachdrücklich vorausgeschickt, ohne die sinnlichen Wahrnehmungen ist eine wissenschaftliche Erkenntnis der Welt nicht möglich. Die Unmittelbarkeit der Sinneserkenntnis führt dazu, dass weder über Ursprung noch über die Bewegung bzw. die Entwicklungstendenzen der Erscheinungen allein durch die Sinneswahrnehmung richtige, also wirklichkeitsadäquate Antworten und Erkenntnisse formuliert werden können. Denn in jedem Gegenstand werden zahllose Eigenschaften deutlich, die diesen mit zahllosen anderen Gegenständen und deren Eigenschaften verbinden. Der Erkenntnisprozess muss notwendigerweise von der unmittelbaren Betrachtung des einzelnen Gegenstandes zur Betrachtung seines Zusammenhanges mit anderen wesentlichen, das heißt für den Gegenstand an und für sich wesentlichen Dingen übergehen. Und hierbei kommt der formalen Logik, den logischen Denkgesetzen grundlegende Erkenntnisbeschaffenheit zu. Ohne Zweifel. Das logische Denken basiert auf dem Material der Sinneswahrnehmungen und dennoch macht sich der Gedanke, das Denken frei vom sinnlichen Material, wächst aus diesem heraus, emanzipiert sich quasi vom sinnlich erfassten Material mittels Abstraktion und Verallgemeinerung, ohne dabei das sinnliche Material zu negieren oder, umgangssprachlich formuliert, zu ignorieren. Das zu abstrahierende Allgemeine muss sich also von der Wirklichkeit, dem Konkreten und der sinnlichen Wahrnehmung absondern, entfernen, aber nur damit diese Wirklichkeit richtig, adäquat verstanden werden kann. Und hier kommt eine eminent wichtige Erkenntnis zum Tragen, die häufig noch entweder methodisch falsch, dann als vom Konkreten zum Abstrakten aufsteigend oder überhaupt nicht zur Anwendung gebracht wird und die nicht wenigen von uns noch viel Kopfzerbrechen bereitet. Das Marx'sche Verfahren des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten. Karl Marx betonte in der Einleitung der Kritik der politischen Ökonomie, dass das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten die einzig mögliche Verfahrensweise der Analyse des wissenschaftlichen Denkens darstellt, im Unterschied zur Synthese, Absteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Dies wird vor allem auch darin deutlich, dass die Klassiker in jedem Fall das Komplizierte, also das Besondere, weil Entwickelte aus dem es bildenden Einfachen Allgemeinen abgeleitet haben. Nur mittels dieses Verfahrens kann die dialektische Auffassung von der Wirklichkeit richtig, also wirklichkeitsadäquat dargestellt werden. Dazu, was ist denn das für ein Buch eigentlich, was da zitiert wird? Von der Entstehung des Marxismus bis zur Leninschen Etappe? Das ist eine Sammlung von mehreren Philosophen. Okay. Dazu ein Zitat aus einem Lehrbuch wahrscheinlich. Dieses Verfahren ist das einzig adäquate Analogon zum Prozess der historisch gesetzmäßigen Herausbildung eines beliebigen Konkreten, zum Prozess seiner Selbstentwicklung, seiner Selbstunterscheidung, der sich durch die Entfaltung der immanenten Widersprüche vollzieht, welche anfangs natürlich unentwickelt, verdeckt und deshalb für den Blick des Empiristen unbemerkbar, ununterscheidbar sind. An dieser Stelle soll betont werden, dass mit dem voranstehenden Formulierten nicht behauptet wird, bei der Analyse keine empirischen oder erfahrungsmäßigen Daten, Erkenntnisse oder Fakten anwenden zu müssen oder zu sollen. Es sollte klar sein, dass es überhaupt ausgeschlossen wäre, irgendeine Verallgemeinerung formulieren zu wollen, ohne das Vorliegen einer bestimmten Menge herausgesonderter, aber noch begrenzter und nur unzureichend verstandener Fakten. Dieses Vorwissen wird aber auf der Basis einer sogenannten abstrakt allgemeinen Vorstellung nur das Einfache einschließend gebildet. Die Termini sind undeutlich, können noch nicht fixiert werden, sind aber implizit in der Vorstellung vorhanden. Mittels Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten werden, ausgehend von den abstrakt allgemeinen Vorstellungen in der Bewegung der Begriffe, aus den einfachen, implizierten, intuitiv angenommenen Begriffen die exakten, terminologisch explizierten Vorstellungen gebildet. Dieser Prozess beginnt mit dem Abstrakten und muss über das Konkrete mit dem in dem Abstrakten wieder enden. Anders formuliert ist das Verfahren des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten das Ausarbeiten von den abstrakt allgemeinen Annahmen bzw. Annahmehypothesen mittels Sondierung von Aspekten, Eigenschaften, Merkmalen, die den einzelnen Dingen, Gegenständen gemeinsam sind und die der wissenschaftlichen Annahme historisch vorausgehen, wobei das Herausarbeiten der abstrakt allgemeinen Annahmen für das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten die unbedingte Voraussetzung darstellt. Auf andere Weise kann das zu untersuchende Ding, der Imperialismus, der Krieg und so weiter, in der Bewegung seiner Begriffe nicht logisch rekonstruiert werden. Kann die objektive Dialektik, die dialektische Logik, als subjektive Dialektik, formal logisch, entsprechend den Denkgesetzen, nicht richtig reproduziert werden. Zitat: Die theoretische Analyse versucht von Anfang an, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen des untersuchten Ganzen nicht auseinanderzureißen, sondern im Gegenteil, sie zu bestimmen, zu verfolgen. Eine unvorsichtige Analyse, die das Bild des Ganzen als ihre ursprüngliche Voraussetzung und ihr Ziel aus den Augen verloren hat, riskiert immer, den Gegenstand in solchen Bestandteile zu zerlegen, die für das Ganze völlig unspezifisch sind und aus denen man deshalb dieses Ganze nicht wieder zusammensetzen kann. Ein solches Verfahren der Analyse, in Anführungszeichen, und nachfolgende Synthese, in Anführungszeichen, ähnelt mehr den Handlungen eines Kindes, das ein Spielzeug zerbricht, ohne Hoffnung, es wieder so zu machen, wie es war, als denen eines Theoretikers. Friedrich Engels formulierte dazu, dass die Anwendung der dialektischen Methode unser bestes Arbeitsmittel und unsere schärfste Waffe im Kampf um die richtige Analyse der Wirklichkeit bedeutet. In der hysterischen Ablehnung der dialektischen Methode durch die bürgerlichen Kopflanger erkannte Karl Marx eine zusätzliche Bestätigung der Richtigkeit dieser Methode. Zitat: In ihrer rationellen Gestalt ist sie dem Bürgertum und seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt. Jede gewordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite hin auffasst, sich durch nichts impolieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist. Die Dialektik als Wissenschaft und Methode verlangt von uns, in unseren Erkenntnisprozessen, den Untersuchungsgegenstand, hier den Imperialismus und seine Kriege, vor allem vor dem Hintergrund der Eigengesetzlichkeit in seiner Prozesshaftigkeit zu bestimmen. Dabei müssen wir zum Beispiel den Imperialismus zuerst, so wie er objektiv existiert, widerspiegeln. Dabei alle Subjektivität weitestgehend ausschließend, zum Beispiel Illusionäres, Erhofftes, Nicht-Geklärtes, das heißt noch zu Klärendes, noch zu Beweisendes, und allzu Offensichtliches, das heißt äußerer Anschein, die Erscheinung betreffend. In den Worten von Lenin ist das erste Element des auf dialektischer Methode zu Untersuchenden die Objektivität der Betrachtung, nicht Beispiele, nicht Abschweifungen, sondern das Ding an sich selbst, schreibt Lenin in Konspekt zu Hegels Wissenschaft der Logik. Kurz und knapp formuliert, stellt die Dialektik als Theorie und Methode die klare Forderung, die Welt bzw. den Gegenstand nicht nur nach seiner historischen Entwicklung mit Blick auf das Erklärbare des Gegenwärtigen zu betrachten, sondern wir sollen und müssen im Gegenstand, in dessen Gegenwärtigkeit und vor dem Hintergrund seiner Geschichtlichkeit das keimende Neue, das gesetzmäßig Zukünftige herauskristallisieren und unsere Aufmerksamkeit seinem Durchsetzen widmen. Danach muss die Untersuchung des imperialistischen Krieges über den Imperialismus selbst erfolgen. Die Analyse eines einzelnen Krieges kann die zur Untersuchung anstehende Totalität nicht leisten. Das heißt, die Untersuchung muss über das Allgemeine zum besonderen Einzelnen im konkret historischen Verfahren zum entscheidenden Element vordringen. Also das Geschichtliche in ihrer Notwendigkeit, die Entwicklung aller wesentlichen Dinge, Erscheinungen und Prozesse untersuchen. Die Allseitigkeit der dialektischen Methode verlangt zudem die analytische Betrachtung der allgemeinen Zusammenhänge und ihrer wechselseitigen Bedingtheit. Lenin forderte von einer dialektisch-methodischen Untersuchung die Beachtung der ganzen Totalität der mannigfaltigen Beziehungen dieses Dinges zu anderen. Dingen zu anderen Dingen, Erscheinungen und Bewegungen. Da ging es noch weiter. Zitat: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Teile aber sind vom Ganzen niemals so verschieden, dass eines der Teile auch nur eines der Merkmale des Ganzen entbehren kann. Die Dialektik vom Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen muss die Grundlage der Betrachtung sein, und zwar nicht nur deshalb, weil dies ein Grundprinzip materialistischer Dialektik ist, sondern weil die Dialektik schließlich in der Sache selbst steckt, die zur Untersuchung ansteht. Die für das Ganze des Forschungsprozesses gültige invariable Weltanschauung und Methodologie ist auch für die Teile des Ganzen gültig, schreibt Manfred Buhr, ein DDR-Philosoph. Die Grundgesetze der materialistischen Dialektik, Kampf und Einheit der Gegensätze, Übergang von Quantität zur Qualität und Negation der Negation, sind für sich gesehen grundlegend und ausreichend, um im Wesentlichen die Entwicklungstheorie des dialektischen Materialismus darstellen zu können. Alle Bereiche der objektiven Realität und des Denkens können in ihren Ursachen mittels der drei dialektischen Grundgesetze entschlüsselt werden und beantworten die wichtigsten allgemeinen Fragen nach den Beschaffenheiten und den wechselseitigen Zusammenhängen evolutionären und revolutionären Bewegungsformen und den Richtungen der Bewegungsprozesse. Um den ganzen Reichtum der objektiven Dialektik erkennen zu können, müssen wir jedoch weitere, von den Grundgesetzen abgeleitete Gesetze und Kategorien und Kategoriepaare und Kategorietripel hinzuziehen. Die vielfältigen gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse weisen auf das Wirken ebenso vieler spezifischer Entwicklungsgesetze hin und bezeichnen damit einen unaufhörlichen Prozess einer unendlichen Entwicklung. Innerhalb dieser wechselwirkenden Mannigfaltigkeit kommen den drei Grundgesetzen der materialistischen Dialektik die Funktion von philosophisch-weltanschaulichen Gesetzesaussagen über Entwicklungsprozesse in der Gesellschaft und im Denken und in der Natur zu. Als allgemeine Entwicklungsgesetze bezeichnen sie jedes für sich allgemeine, notwendige und wesentliche Zusammenhänge jeder Entwicklung. Als wesentliches Element müssen dabei der Widerspruch und hierbei das Widerspruchsgesetz, siehe im weiteren Verlauf, erkannt und angewendet werden. Denn das Wesen einer Sache, eines Prozesses, kann erst formuliert werden, wenn die Triebkraft der Entwicklung, wenn die im Inneren und von die von außen wirkenden Widersprüchen erkannt worden sind. Die Anwendung der Grundgesetze der Dialektik ist notwendige und Voraussetzung zur Durchdringung jedes Entwicklungsprozesses und ausreichend, um den wesentlichen Inhalt des jeweiligen Entwicklungsschrittes charakterisieren zu können. Jede Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass vor allem die drei Grundgesetze nicht nacheinander und nebeneinander, sondern zeitgleich und in organischer Wechselwirkung miteinander wirken. Die dialektisch-materialistische Entwicklungskonzeption sucht die treibende Kraft der Bewegung und Entwicklung innerhalb der Dinge und Prozesse und erkennt ihre Aufgabe im Finden der konkreten Formen der Selbstbewegung alles Seienden in Natur, Gesellschaft und im Denken. Lenin bekräftigte, dass nur mittels dieser Entwicklungskonzeption richtige Erkenntnisse gewonnen werden können, dass einzig auf diese Weise die Etappen der Bewegung und Entwicklung, die Sprünge, das Abbrechen der Allmählichkeit, das Umschlagen in das Gegenteil und das Vergehen des Alten im Entstehen des Neuen richtig erkannt werden können. Das Gesetz vom Widerspruch, also das Gesetz vom Kampf und der Einheit der Gegensätze, besagt, alle materiellen Dinge und Prozesse in ihrer Qualität, Struktur, Bewegung und Entwicklung sind durch im Inneren und von außen wirkenden Widersprüchen bedingt. Karl Marx bezeichnete den Widerspruch als die Springquelle aller Dialektik. Die Charakterisierung dialektischer Widersprüche ist keine simple Gegenüberstellung, keine Suche nach einem einzigen Kriterium von sich gegenseitig voraussetzenden wie beispielsweise Leben, Tod, Arm, Reich, Kompliziertes, Einfaches und so weiter. Das dialektische Verhältnis der Widersprüche definiert sich darin, dass die entgegengesetzten Seiten in aktiver Beziehung zu und gegeneinander wirken und in Form dieser Bewegung mit entgegengesetzten Zielen in Erscheinung treten. In einem dialektischen Widerspruch kristallisiert sich somit eine objektiv reale und aktive, bewegliche Beziehung und kein abstraktes Schema. Einheit und Kampf der Gegensätze bedingen sich, erhalten sich nur als Gegensatz, vertiefen sich wechselwirkend und lösen sich nur dadurch auf, dass der Kampf die Einheit in eine höhere, entwickeltere Einheit überführt. Die Umwandlung der Gegensätze ineinander ist in diesem Kampf die bedeutsamste Wirkung des dialektischen Widerspruchs. Vor allem innerhalb gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse wird diese Wirkung deutlich. Positives wandelt sich in Negatives, Negatives in Positives, Progressives in Konservatives oder Reaktionäres. Die Umwandlung der Gegensätze ist das Allgemeine im gesetzmäßigen Entwicklungsprozess aller im Materiellen gründenden Systeme und Erscheinungen. In Lenins Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus findet sich die Anwendung des dialektischen Widerspruchsgesetzes par excellence. Innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung stellen Konkurrenz und Monopol zwar sich ausschließende Gegensätze dar, insofern die Konkurrenz das Monopol bekämpft, aber nur, um die Grundlage zu schaffen für die weitere zunehmende Monopolbildung. Das Monopol ist somit Ausdruck und Ergebnis der Konkurrenz als Ergebnis wirksamer dialektischer Gegensätze. In seiner Schrift wies Lenin vor allem auf die führende Seite der Einheit der Gegensätze hin. In jeder Widerspruchsbeziehung existiert eine Seite, die die Entwicklung bestimmend gestaltet und der anderen Seite die Richtung der Entwicklung aufzwingt. Es ist also die Aufgabe der Analyse, jede einzelne Seite des Widerspruchs aufzudecken und in ihrem Wesen aufzufinden. Lenin hat in seinen Werken unmissverständlich verdeutlicht, dass es in der Regel nicht die stärkere, einflussreichere Seite sein muss, die die führende Seite des Widerspruchs darstellt. Eben hierin wird die ganze Widersprüchlichkeit der Entwicklungsgesetze für uns als Untersuchende vor allem als schwierige, komplizierte Beherrschung der Analyse und Synthese deutlich. Auch mit Blick auf die Stellungnahmen zur Imperialismusfrage und zum imperialistischen Krieg muss betont werden, dass die Nichtbeachtung des Widerspruchsgesetzes dazu führen muss, dass eben nicht nach der führenden, beherrschenden Seite im dialektischen Widerspruch gesucht und somit zwangsläufig jede auf diese Weise getroffene Aussage metaphysisch und somit antidialektischen Charakters sein muss, antidialektischen Charakter enthalten muss. Der Widerspruch und seine Gesetzmäßigkeit wirken universell in unaufhebbarer Wechselwirkung mit dem allgemeinen Zusammenhang und der Bewegung. Denn der Widerspruch stellt nichts anderes dar als die im Zusammenhang stehende Widersprüchlichkeit der Bewegung. Wie der Widerspruch Quelle der Bewegung, ist die Bewegung Quelle des Widerspruchs. Eine dahinterstehende weitere Wahrheit oder Ursache ist nicht existent. Die Frage danach ohne dialektischen Sinn. Die Widerspruchslogik stellt somit das einzig richtige Werkzeug dar, um auch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die des Denkens erkennen und beeinflussen zu können. Wir, die Kommunisten, müssen uns mit den Widersprüchen beschäftigen, die sich im Vergleichen zwischen den alten Auffassungen und Erkenntnissen über den jeweiligen Gegenstand, hier und heute, den Imperialismus und seine Kriege, und den neuen, von uns noch anzustellenden Beobachtungen und Erkenntnissen ergeben werden und diese Ergebnisse in wissenschaftlich methodischer Arbeitsweise in Thesen, dazu muss die Methodologie dem methodischen Anwenden voranstehen, Ideen und Theorien fixieren, bis diese durch neue Erkenntnisse verändert oder abgelöst werden. Solange wir diesen Meinungsstreit so führen, dass allseits das Wesen des Widerspruchs als Kampf und Einheit der Gegensätze im Imperialismus des 21. Jahrhunderts im Zentrum der Diskussion steht, werden wir kollektiv in der Lage sein, nicht nur das jeweils neue, entwickelte, besondere aus dem Allgemeinen des heutigen Imperialismus und seiner Kriege richtig, das heißt adäquat erfassen zu können, sondern auch um Handlungsanleitungen zu formulieren, die auf das Zukünftige des revolutionären Prozesses hinweisen. Karl Marx schreibt: Zur Wahrheit gehört nicht nur das Resultat, sondern auch der Weg. Die Untersuchung der Wahrheit muss selbst wahr sein. Die wahre Untersuchung ist die entfaltete Wahrheit, deren auseinandergestreute Glieder sich im Resultat zusammenfassen. So viel mit der kurzen Einführung von Stiller geschrieben. Vielen Dank nochmal, dass sich Stiller spontan die Zeit genommen hat, dieses wunderbare Dokument zu erarbeiten. Jetzt würden wir übergehen in eine Verständnis- und Fragerunde eigentlich erstmal zu diesem Text. Ich sage nochmal dazu, dass der Heinz Arep auch das Thema gewählt hat, Lenin und Krieg, aber das eben in einer Relativierung darstellt. In einer Relativierung, das heißt, ich schicke das voraus, das heißt, er betont ganz deutlich, dass Lenin sich selbst als nicht-militärischen Fachmann bezeichnet. Das kommt in dem Referat auch nochmal durch. Das ist nur wichtig zu wissen. Ja, danke. Ich habe ja jetzt leider nur die zweite Hälfte gehört, aber die erste Hälfte jetzt gerade überflogen. Ich fand es sehr, sehr spannend und prägnant runtergeschrieben. Ich habe eine Frage, ich würde mich mal an Seite 6 aufhängen. Hier wird ja der Zusammenhang von der Sinneserkenntnis und ihrer Unmittelbarkeit und der gedanklichen Reproduktion, Reflexion und so weiter verhandelt. Und ich finde das, glaube ich, einen sehr, sehr springenden Punkt in unserer Diskussion, wie sich auch gestern bei den Statements schon gezeigt hat. Und da, also ich teile das so, wie es hier steht und so wie ich das hier lese, ist das eigentlich eine klare Absage an so ein vereinfachtes Verständnis von, also die Wahrheit liegt in den Fakten, wie es ja gestern ein paar Mal gesagt wurde. Und ich würde sagen, dass man hier ja, also dass hier sehr gut dargestellt ist, dass die Wahrheit ja nicht offen in den Fakten liegt oder sowas, sondern dass die Wahrheit nur durch die Trennung des Zufälligen vom Notwendigen, durch die Reflexion und durch die mentale Reproduktion der Bewegungsgesetze tatsächlich auch erkannt werden kann. Und jetzt wollte ich natürlich fragen, ob diese klare Absage, die ich jetzt hier reingelesen habe oder rausgelesen habe, ob die mit der Autorintention auch übereinstimmt oder ob ihr was dazu sagen könnt. Also ich kann dazu sagen, dass du damit den Punkt triffst, nur in seiner Absolutheit muss es anders formuliert werden. Das heißt, in den Fakten, ja, in den Beispielen liegt schon ein Teil Wahrheit drin. Das heißt, wenn man das zu allgemein formuliert, dass das nicht benutzbar ist, dann liegt man wieder falsch. Es bedeutet aber klar zu wissen, dass die Fakten tatsächlich das Komplizierte sind. Das heißt, das Entwickelte, das Besondere, das mit allem Zusammenhängende und von uns auf dem Anschein nicht Durchdringbare. Das ist für uns nicht möglich, weil wir zwar das Ding sehen, die Bewegung oder was auch immer, aber niemals seine Verursachung unmittelbar erkennen können und seine Wechselwirkung daraus. Und das heißt, dass eigentlich wir als Kommunisten immer wieder sagen müssen, wir sehen Fakten und jetzt müssen wir anfangen zu denken, bevor wir anfangen zu reden. Das ist vielleicht dazu. Ja, ich fand das hier ganz interessant, dass er von Vorwissen redet. Und ich glaube, das ist so, das ist so ein bisschen, was du gerade erwähnst, dass so diese Fakten und so seien ein Vorwissen irgendwie, die man noch, also man kennt die Wahrheit noch nicht, weil man muss durch den Prozess gehen. Und deswegen, ich finde so, wenn man jetzt im Krieg von Fakten redet, ja natürlich, das ist Teil von dem Ding, aber also wenn die Erscheinung mit dem Wesen identisch wären, dann hat die Wissenschaft also keinen Sinn mehr. Und deswegen, also die Fakten, also als Ergänzung zu dir, die Fakten reichen nicht aus. So, man muss viel weiter gehen. Puh, ich bin auch bei Seite 7 oben. Der Satz beginnt so ein bisschen, dass da was falsch methodisch abläuft, wenn es vom Konkreten zum Abstrakten aufsteigend läuft. Und ein bisschen weiter unten steht dann, dass wir vom nicht absteigen vom Abstrakten zum Konkreten, sondern aufsteigen vom Abstrakten zu Konkreten sollen. Und das ist ja hoffentlich so ein bisschen so eine Arbeitsanleitung für heute oder was auch immer, aber könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen plastischer sagen, wie wir dann heute argumentieren und uns bewegen sollen? Weil ansonsten hätte ich schon den Verdacht, dass vom Konkreten zum Abstrakten sich zu bewegen gedanklich, dass das auch irgendwie eine Berechtigung und eine Sinnhaftigkeit hat, aber was sollen wir heute tun? Das ist gerade bezeichnet worden, das ist das Komplexe, das heißt, wir haben eigentlich immer wieder ein Problem mit den Begriffen. Wir können die Begriffe, wir verwenden Begriffe und wissen um ihre Definitionen nicht wirklich Bescheid. Deswegen passieren solche Dinge wie, wir steigen auf vom Konkreten, vom Abstrakten zum Konkreten. Das heißt, das Abstrakte ist immer das Einfache, das Verallgemeinerte, das nicht mehr einfacher zu Machende. Und das Konkrete, das Beispiel, ist das Hochentwickelte, das Komplizierte, das aus einer, in seiner Geschichtlichkeit, in seinen Zusammenhängen, in seinen Wechselwirkungen so ist, wie es ist. Aber niemals einfach. So. Und das heißt, das, was wir sehen, den Ukraine-Krieg zum Beispiel, ist das Komplizierte, weil einfache, also das Entwickelte, das Beispiel, was eben nur Beispiel sein kann, weil es mit allem anderen zusammenhängt. Wir sehen etwas und erkennen es trotzdem nicht. Wir können es nicht erkennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Imperialismus nehmen, sagen wir mal die Frage nach Russland imperialistisch, ja oder nein, können wir diese Frage am konkreten Beispiel Russland nicht wirklich lösen. Weil wir müssen erst zum Imperialismus als Allgemeinen kommen. Zu sagen, ja, wir haben eine allgemeine Formulierung von Lenin, die 5 Charakteristiken von Lenin. Die bezeichnet aber jetzt kein Land speziell, sondern als System, als Formation, geschichtliche Formation. Und wir suchen jetzt die Elemente, die dann tatsächlich im Konkreten zu finden sind. Weil wir sie im Allgemeinen festgestellt haben, also als gesetzmäßige Inhalte festgestellt haben, kommen wir dazu, dass auch dann in dem Beispiel der Untersuchung zum Beispiel Russland zu schauen, sind diese allgemein gefundenen Begriffe und diese Kategorien vorhanden oder nicht? Und dann finden wir aber noch Entwickelteres, eben russisch Spezielles oder amerikanisch Spezielles oder deutsch EU Spezielles, um dann zu sehen, da gibt es Bewegungen. Der Imperialismus von Lenin, wie er ihn formuliert hat, ist heute ein entwickelterer Imperialismus. Und dieses Entwickeltere in seiner Geschichtlichkeit, wie aber auch in seiner Bewegung, müssen wir immer wieder neu herausfinden. Das meint es. Wenn das jetzt verständlich war. Du schaust etwas kritisch. Sorry, vielleicht stelle ich mich da auch blöd an und ihr alle wisst Bescheid, worum es geht, aber so wie du es jetzt eben gerade beschrieben hast, hast du ja gesagt, der Begriff wird verfeinert, was irgendwie so klingt wie vom Konkreten zum Abstrakten, weil wir alle konkreten Beispiele des Planeten aktuell zusammensammeln und überprüfen, ist Imperialismus als Konzept, als Begriff noch so, wie wir es uns ursprünglich gedacht haben. Und dann, wenn wir sozusagen von diesem ausgehen und die Wirklichkeit überprüfen, indem wir sagen, okay, das ist unser allgemeines, unsere allgemeine Vorstellung, wie verwirklicht sich das, also verwirklicht es sich in dem, was wir in der Welt gerade sehen, Russland, Ukraine, sonst was, wirklich so, ja, dann ist das wieder der andere. Also das ist ja so ein Kreislauf von Erkenntnis, hatte ich immer den Eindruck. Und warum können wir nicht beides machen? Warum müssen wir uns heute auf diese dritte Option beschränken? Ihr habt das doch gelesen, oder? Ich bin doch nicht blöd hier. Wir sollen hier eine Sache machen, ne? Nein, das ist der Anfang. Das heißt, diese Analyse beginnt mit dem Aufsteigen vom Ansehen, vom Erscheinung hin zum Abstrakten, muss aber wieder zurück zum Konkreten. So. Das ist aber eine immerwährende Bewegung. Das heißt, das nennt sich aber dann Synthese. Und worauf ich hingewiesen habe, ist einfach nur, dass wir nicht den Anschein als schon erkannt sehen dürfen. Denn der ist hochkomplex mit allen möglichen anderen Wechselwirkungen, mit anderen Dingen versehen, sodass wir diese Untersuchung nur dadurch durchführen können, dass wir uns bildlich von dem Objekt der Untersuchung entfernen, um einen weiteren Blick zu bekommen auf das, was dieses Ding, was wir untersuchen wollen, bewegt. Das können wir nicht aus der Nähe. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Und zwar zum Begriff des Besonderen, weil ich da versucht habe, mich dem anzunähern und es mir sehr schwer gefallen ist. Also weil das Besondere irgendwie, also ich hatte auch das Gefühl, in unterschiedlichen Lehrbüchern wird es unterschiedlich vorgestellt, wird es unterschiedlich eingeführt, wird es unterschiedlich positioniert. Irgendwie scheint es eine wichtige Rolle dabei zu spielen, um eben diesen Schritt zu machen vom Einzelnen zum Allgemeinen hin. Aber die genaue Rolle, die es spielt, die bekomme ich nicht zu durchdringen. Also mal wird es dargestellt als eben, also wie man es auch im Alltagsverständnis irgendwie vielleicht verstehen würde, so wie du bist was ganz Besonderes oder das ist was ganz Besonderes, also im Sinne von einer Ausnahme oder so. Und mal wird es als was benutzt, was eben Seiten des Einzelnen und Seiten des Allgemeinen hat und sowas. Also da würde ich einfach euch gerne bitten, mir das nochmal zu erklären, welche Rolle das genau spielt und was das eigentlich, also was in diesem Begriff ausgedrückt ist. Willst du oder nicht? Das meint eigentlich in dem Zusammenhang, ich weiß jetzt nicht, welche Lehrbücher du zur Rate gezogen hast, aber das meint in diesem Zusammenhang das Konkrete, das Entwickelte, das also Herausstechende, weil es entwickelt ist. Es ist nicht das allgemeine Einfache, sondern das Besondere bezeichnet einen Zustand wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg. Das ist eine entwickelte, besondere Situation, besonders deswegen, weil es auch einen Armenien-Krieg gibt oder einen Ersten Weltkrieg, einen Zweiten Weltkrieg gibt. Alle möglichen Kriege, die sind alle besonders. Besonders deswegen, weil sie eine eigene Geschichte haben, eine eigene Entwicklung. Deswegen sind sie besonders und werden nicht mehr verallgemeinert. Das heißt, sie sind keine Verallgemeinerung, sondern sie haben immer spezielle Entwicklungselemente. Und das macht sie besonders. Wie grenzt sich das vom Begriff des Einzelnen an? Das wäre jetzt, wir begeben uns jetzt langsam in den Bereich der wirklichen Wissenschaftlichkeit und wir kommen weg von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Das kann ich dir jetzt so erstmal nicht beantworten, weil wir dann wirklich in eine ganz andere Ebene eintauchen. Jetzt haben wir hier einige, die halt nicht bei dem Vortrag da waren. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit ihr so schnell lesen könnt oder reinschauen könnt oder es schon gelesen habt, dass ihr da Fragen stellen könnt. Vielleicht überhaupt erst nochmal als Einleitung für die jetzt nochmal nachgekommen sind. Der Genosse Heinz Allreib ist leider verhindert und deswegen machen Stiller aus Berlin und ich, Lorenz aus Frankfurt, die eigentlich die Moderation machen, übernehmen auch den Input und gleich werden wir damit anfangen, dass Stiller dann das Referat von Heinz vorträgt, das er uns in schriftlicher Form gegeben hat. Und bisher haben wir eine Erarbeitung gelesen, die euch auch vorliegt, hoffentlich allen, die Stiller geschrieben hat, wo es eigentlich nochmal einführend um eine Grundlegung geht, was ist eigentlich die dialektische Methode als Handwerkszeug, als Grundlage dafür, dass wir jetzt gleich in die konkrete Anwendung der dialektischen Methode auf den Krieg von Lenin daran besser anknüpfen können. So viel erstmal nur zum Verständnis, was wir hier gerade machen. Gibt es denn noch Nachfragen gerade oder noch Diskussionsbedarf zu diesem Thema? Sonst könnten wir auch zeitnah starten in das Referat. Ich würde höchstens noch eine ergänzende Anmerkung machen oder zwei, besser gesagt, bei dir. Die Antwort ist relativ einfach in dem Moment. Es gibt keine Abgrenzung. Das Allgemeine, das Besondere und das Einzelne sind jeweils für sich Bestandteile des Begriffs. Dann kommt natürlich jetzt wiederum die Ausformulierung von Stiller, das jetzt genau abzusondern, ja, wie dies dann zusammenhängt, das können wir hier nicht leisten. Das ist echt nicht so, das können wir jetzt hier wirklich nicht leisten. Aber behalt das im Hinterkopf, dann wird man nicht gleich ganz verrückt. Bei dir wiederum, du bist genau von dem einen Grundwiderspruch, der unsere gesamte Wirklichkeit prägt, halt eben eingenommen. Und zwar zu Recht. Ne? Nichts ist so, wie es scheint. Und trotzdem ist genau all das, was scheint, das, was uns umgibt. Damit haben wir ein Problem. Wir müssen halt eben erstmal nur gucken, wie kommen wir davon weg und dann wieder dorthin. Das ist alles, was dahinter steht. Letztens ist der Grundwiderspruch unserer Wahrnehmung, der sich ergibt. Nichts ist allein so, wie es ist. Dieser Stuhl ist nicht nur Stuhl. Dahinter steht irgendein Material, das eine bestimmte Eigenschaft hat. Das haben wir inzwischen erkannt. Deswegen kann es Stuhl sein, Tisch sein. Vielleicht kann es auch zu einem Flugzeug gehören. Was auch immer. Ne? Das sind so diese kleinen Dinge, einer der grundlegenden Widersprüche, die sich dann für uns schon ergibt. Unsere Wirklichkeit besteht aus Erscheinungen, die nicht so das ist, was sie ist, aber sie ist genau deswegen das, weil sie das nicht das ist, was sie ist. Also das ist halt dieser kleine Punkt, der damit dahin kommt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Da muss man sich aber gar nicht verrückt machen. Das ist das, was unsere Aufgabe ist, zu erkennen. Ich muss halt nochmal vorausschicken, das ist nicht ein von mir verfasster Text. Vor dem Hintergrund, wenn man selber Texte schreibt, intoniert man die anders. Das heißt, ich habe mich bis heute Morgen um 2 da eingelesen und versucht, das so lebendig wie möglich zu gestalten. Aber Heinz ist Philosoph, hat einen sehr guten Vortragsstil, aber das ist seiner. Und ich versuche, ihm nahe zu kommen. Also seht mir nach, wenn einige Sachen vielleicht nicht so griffig, nicht so sein können, wie sie von Heinz kommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Also ich fand seine Vorträge immer sehr großartig. Auch diese saloppe Art des Formulierens. Und ich muss darauf hinweisen, dass Heinz einige sehr scharfe Formulierungen hier einbaut. Das wird vielleicht bei einigen zu Verwunderung führen, vielleicht auch zu Ablehnung führen. Hört es euch erstmal zu Ende an. Ich muss dazu sagen, ich kann da nur ableitend Fragen beantworten, weil ich den Text nicht geschrieben habe. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wir können am Ende dort nur gemeinsam versuchen zu finden, wie Heinz das gemeint hat. Ich habe zwar mit ihm telefoniert, aber ich kann nicht alles interpretieren oder nicht alles beantworten, welche Fragen da jetzt entstehen. Es ist ein sehr scharfer Text, sehr geradlinig, sehr, sehr konsequent. So, insofern, ich finde den sehr gut. So, fangen wir an. Lenins Überlegungen zu Fragen des Krieges im Zusammenhang mit dem am 24. Februar 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieg. Es ist vorab eine Formalie zu klären. Ich spreche bewusst nicht von Lenins Kriegstheorie aus dem Wissen heraus, dass Lenin sich nach der Oktoberrevolution dahingehend geäußert hat, dass es für ihn schon zu spät sei, noch Militärwissenschaft zu studieren. Es liegen also Äußerungen über Kriegsfragen von einem Führer einer politisch-revolutionären Bürgerkriegspartei vor, der sich selbst nicht als Fachmann verstand. Nach dieser Formalie ist das subjektive Motiv, die treibende Kraft hinter Lenins politischen Motiven, die innere rote Sonne seines Wirkens zu benennen. Wir finden die entsprechenden Schlüsselstellen in seinem politischen Hauptwerk Staat und Revolution. Es ist dies die Absicht und das Hineinwirken auf die völlige Vernichtung der Bourgeoisie. Von einer Totalvernichtung ist hier also die Rede. Und das heißt im Zusammenhang mit dem ersten imperialistischen Krieg ab dem 28. Juli 1914 die Umwandlung dieses imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg zwecks völliger Vernichtung der kriegsverursachenden Bourgeoisien. Hier liegt also ein Fall vor, wo das Adjektiv fast noch wichtiger ist als das Substantiv Und alles liegt doch im Kontext, mehr noch in der Logik des Krieges. Die völlige Vernichtung der Bourgeoisie, das war sein Lebensinhalt. Mit dem Namen Lenin ist primär das Wort Totalvernichtung zu assoziieren. Alles andere ist irrig und führt vom Marxismus in der Phase des Imperialismus ab. Die Oktoberrevolution begründete eine neue Epoche in der Weltgeschichte. Sie brachte politisch die Sowjets hervor und vergesellschaftete ökonomisch das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Beides resultiert aus der Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg, in den sich die Revolution ab 1918 steigerte. In seinem Artikel zum 4. Jahrestag der Oktoberrevolution schrieb Lenin: Zum ersten Mal in Jahrhunderten und Jahrtausenden ist diese Losung, das meint die Umwandlung eines verworrenen, machtlosen Erwartungen zu einem klaren, ausgeprägten politischen Programm geworden. Lenin ist gleich Totalvernichtung. Ich, Heinz, wünschte etwas Glücklicheres sagen zu können, aber wir steuern, nein, nicht wir, die Imperialisten steuern im Kontext der Weltgeschichte die arbeitende Menschheit auf einen dritten Weltkrieg zu. Jetzt muss Lenins Anliegen besonders beachtet und kursiv gedruckt werden. Die Totalvernichtung der Imperialisten ist alternativlos und aktueller denn je. Es findet bereits ein subkutaner Wettlauf statt zwischen der völligen Vernichtung der Menschheit durch die Imperialisten und der Totalvernichtung dieser imperialistischen Teufelsbrut durch die proletarischen Revolutionäre. Der Krieg liebt es, sich zu verbergen. Die Menschheit wird überleben. Das ist das Positive, das sich gegen die mit Vernichtungswaffen vollgefressenen Imperialisten durchsetzen wird. Dass die Imperialisten ohne die Totalität einer Volksbewaffnung und ohne die Vernichtung der Opportunisten zu schlagen sind, das kann man Naivlingen erzählen, die sich morgens die Unterhose mit einem Flaschenzug anziehen. Der Sockel, auf dem alles ruht, bilden die ökonomischen Verhältnisse des Imperialismus. Der Imperialismuskrieg bringt die zur Reife gediehenen objektiven Bedingungen des Sozialismus hervor. Das ist es ja eben, was nicht gesehen wird und damit zu einer einseitigen Verdammung von Krieg überhaupt führt. Dem Imperialismuskrieg ist nach Lenin etwas Positives inne. Wir müssen mit einer möglichst genauen und prägnanten Definition des Imperialismus beginnen. Er ist ein besonderes Stadium des Kapitalismus. Sein ökonomischer Grundzug ist die Ablösung der freien Konkurrenz durch das Monopol. Er ist keine eigenständige ökonomische Formation, sondern das höchste Stadium des Kapitalismus. Der Imperialismus bleibt Kapitalismus als ein Dreifacher. Erstens, als ein monopolistischer. Zweitens, als ein Parasitärer oder als ein Faulender. Drittens, als ein Sterbender. Diese vor über 100 Jahren, 1916, gegebenen Bestimmungen finden wir in Lenins klassischer Imperialismusanalyse betitelt »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Nach dieser Analyse äußert sich der Monopolismus auf fünffache Weise. Erstens, Kartelle, Syndikate und Truste, die Konzentration der Produktion hat eine solche Stufe erreicht, dass sie diese monopolistischen Kapitalistenverbände hervorgebracht hat. Zweitens, die Monopolstellung der Banken. 3 bis 5 Riesenbanken beherrschen das ganze Wirtschaftsleben Amerikas, Englands, Frankreichs und Deutschlands. Drittens, die Besitzergreifung der Rohstoffquellen durch Truste und die Finanzoligarchie. Finanzkapital ist das mit dem Bankkapital verschmolzene monopolistische Industriekapital. Viertens, die Aufteilung der Welt, die ökonomische, durch die internationalen Kartelle hat begonnen. Solcher internationalen Kartelle, die den gesamten Weltmarkt beherrschen und ihn gütlich unter sich teilen, solange er nicht durch den Krieg neu verteilt wird. Der Kapitalexport als besonders charakteristische Erscheinung im Unterschied zum Warenexport im nicht-monopolistischen Kapitalismus steht in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und politisch-territorialen Aufteilung der Welt. Fünftens, die territoriale Aufteilung der Welt, die Kolonien, ist abgeschlossen. Es kann im imperialistischen Stadium des Kapitalismus keine freien Republiken mehr geben. Diese haben sich in Finanzmonarchien verwandelt. Ohne Monopole war der Kapitalismus noch relativ friedlich und die Erde war noch nicht aufgeteilt. Ab 1900 ist die totale Aufteilung der Welt in den Kolonien beendet. Und das bedeutet natürlich Krieg. Und so war dann auch nach Lenin der Erste Weltkrieg ein Krieg um die Neuaufteilung der ganzen Erde. Die Oktoberrevolution war aus dem Ersten Weltkrieg als Ausdruck eines entfesselten Imperialismus, aus einem furchtbaren Völkergemetzel und in der Hoffnung der Aktivisten auf eine unmittelbar bevorstehende soziale Weltrevolution, in einem ökonomisch rückständigen, kleinbürgerlich geprägten, zudem von Krieg ruiniertem Land hervorgegangen, das von ständiger Kriegsgefahr umgeben war und innerlich vom Bürgerkrieg zerrissen. Zu beginnen ist mit dem Herausstreichen der weltgeschichtlichen Bedeutung der Oktoberrevolution als Erbin der Pariser Kommune. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten und Jahrtausenden haben die Sklaven den Krieg zwischen den Sklavenhaltern umgewandelt in einen mit klarem Programm versehenen Krieg der Sklaven gegen die Sklavenhalter, die erste erfolgreiche Kriegsumwandlung gegen die Heerführer in der Geschichte. Sie stellt den ersten Sieg auf der Bahn der Abschaffung der Kriege dar. Für Marx ist das Übereinkommen heute, das sich im aktuellen Krieg um die Ukraine um einen imperialistischen Krieg von beiden Seiten handelt. Der Krieg um die Ukraine scheint mir ein Krieg zu sein, der noch relativ leicht zu lesen ist. In Moskau, der Oligarchen, darf das Wort Krieg nicht in den Mund genommen werden. Im bürgerlichen Berlin ist das Wort imperialistischer Krieg außen vor. Es wird suggeriert, dass er seitens des Westens ein Krieg für Demokratie und gegen den politischen Totalitarismus ist. Also ein Befreiungskrieg, was er natürlich mitnichten ist. Im Wirrwarr der bürgerlichen, unwissenschaftlichen, vorgehenden Massenmedien ist die Frage, wer den Krieg begonnen habe, von entscheidender Wichtigkeit. Er ist es ja im aktuellen Krieg eindeutig, während es für Lenin bei einem Krieg unter Imperialisten gleichgültig ist, wer den Krieg begonnen hat. Es ist ein Krieg unter Räubern. Beide Seiten sind schuldig als Räuber und Kriegsverbrecher. Die Tatsache wird in den Medien so dargestellt, als befinde sich auf dem russischen Territorium ein finster totalitärer Staat, im Lichte der Ukraine aber werde die saubere Fahne der europäischen Demokratie hochgehalten. Die europäischen Republiken sind, wie wir gehört haben, im Grunde Finanzmonarchien. Einem im September 2021 publizierten Bericht des Europäischen Rechnungshofes über die Lage in der Ukraine ist zu nehmen, dass in diesem Land Oligarchen und die Korruption herrschen. Wir hatten aus dem Lenin-Text für die Haager Delegation entnommen, dass die Menschheit der Werktätigen auf die Vaterlandsverteidigung hereinfallen wird. Ich muss dazu sagen, der Text sollte hier eigentlich gereicht werden. Wir haben den aber jetzt weggelassen, weil das sonst zu viel geworden wäre, dass der auch noch gelesen wird. Der liegt dann hier vorne, ihr könnt ihn dann gerne mitnehmen. Der Heinz verweist jetzt auf diesen Haager-Text, den wir noch nicht gelesen haben, und sagt dann halt, in dem Haager-Text hat Lenin damals gesagt, es ist absolut verständlich, natürlich logisch, dass die meisten Werktätigen auf ihre Vaterlandsverteidiger und diese Slogans hereinfallen werden. Und formuliert dann weiter, die gewaltige Mehrheit wird sich unvermeidlich zugunsten ihrer Bourgeoisie entscheiden. In diesem Zusammenhang assoziiert man natürlich den 4. August 1914, die hochkriminelle sozialdemokratische Einsegnung der Kriegskredite. Man habe die Kredite in dem Sinne bewilligt, dass ihnen zugestimmt worden war gegen die Niederlage, nicht für den Sieg. So wurde die Politik der Bourgeoisie unter der roten Fahne des Sozialismus eingeschmuggelt. Das trägt natürlich dazu bei, den Zerfall der eigenen imperialistischen Großmacht zu fördern. Das trägt natürlich keineswegs dazu bei, den Zerfall der eigenen imperialistischen Großmacht zu fördern. Auch nicht die unter anderem von Kautsky vertretene Politik des Burgfriedens. Bis zum Ende des imperialistisch-sklavenhälterischen Krieges auf revolutionäre Kampfmittel zu verzichten. Statt die bürgerlichen Regierungen zu stürzen, traten sie in die Kabinette ein und beteten die Legalität an. Kein Sozialdemokrat hatte an die Notwendigkeit illegaler Organisationen für die Antikriegsarbeit gedacht. Aber jeder Sozialdemokrat, bis auf Karl Liebknecht, hatte die Basler Resolution von 1912 vergessen, die einstimmig unter Berufung auf die Pariser Kommune und die russische Revolution von 1905 gerade diese Umwandlung für Sozialisten zur Pflicht gemacht hatte. Um eine Antikriegsarbeit auf Dauer zu gewährleisten, ist die Bildung und Aufrechterhaltung einer illegalen Organisation unumgänglich. Den Massen muss gesagt werden, dass eine illegale Arbeit und eine illegale Presse notwendig sind. ein imperialistischer Krieg von beiden Seiten, wie der um die Ukraine, bricht nicht plötzlich aus, sondern wird von langer Hand von den mit Finanzkapital verwobenen Regierungen vorbereitet. Deshalb muss man die Geschichte der Außenpolitik der Demokratie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vor seinem Ausbruch studieren. Man muss das Studium des Krieges nicht mit seinem Ausbruch beginnen, sondern mit seiner ökonomischen, politischen und diplomatischen Vorgeschichte. Man muss die Entwicklung des Finanzkapitals im Auge behalten, denn es ist das Finanzkapital, das die Völker Russlands und die Ukrainer seit dem 24. Januar in einen rasenden Krieg hetzte. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das für den Imperialismus typische Finanzkapital mit dem für ihn typischen Kapitalexport am Krieg besser verdient als am Frieden und dass es die Kosten des Krieges auf die Lohnsklaven abwälzt. Die internationale Bourgeoisie lässt sich nach dem Krieg Tribute von Lohnsklaven dafür zahlen, dass sie ihren Lohnsklaven gestattete, Millionen ihrer Brüder, Lohnsklaven wie sie, in einem Krieg um die Teilung der imperialistischen Beute zu morden. So gesehen ist der imperialistische Krieg eine Geschichte ohne Ende. Seit über einem halben Jahr lassen sich die bürgerlichen Massenmedien, politische und militärische Experten über den imperialistischen Krieg aus. Nur auf das Entscheidende kommen diese Experten nicht und können sie aufgrund ihrer familiären, schulischen und staatlich-universitären Verblödungserziehung auch nicht kommen. Das dem imperialistischen Krieg komplementäre Wort, man könnte auch vom Zwillingswort sprechen, das Wort Finanzkapital, kann natürlich in bürgerlichen Massenmedien nicht passieren. Wir bekommen eine typische Halbbildung verabreicht, die uns im Unklaren lässt. Lenin sagte, dass in 9/10 aller Gespräche über den imperialistischen Krieg leeres Stroh gedroschen wird, weil man die grundsätzlichen Fragen unerörtert lässt. Welche Klassen führen den Krieg und welchen Klassencharakter trägt er demzufolge? Grundsätzlich ist festzuhalten, dass, wie gesagt, das für den Imperialismus typische Finanzkapital am Krieg besser verdient als am Frieden und dass es die Kosten des Krieges auf die Lohnsklaven abwälzt. So gesehen dürften imperialistische Kriege eine unendliche Geschichte werden. Sie sind dies aber nicht. Der erste, unvermeidbare Weltkrieg, es gab nur den Ausweg des Krieges. Und auch der zweite, unvermeidbare Weltkrieg, es gab wiederum nur den Ausweg des Krieges, in dem es um den Sieg zur Ausbeutung der Welt durch wenige Großbanken ging, endete nach 4 bzw. nach 6 Jahren. Der Blutzoll war unsagbar. Was sagen nüchterne Zahlen hier schon aus? Aber verglichen mit Kriegen in der Geschichte waren sie relativ kurz. Zum Blutzoll von Kriegen ist anzumerken, dass Lenin in seinem politischen Hauptwerk Staat und Revolution darauf hinwies, dass eine Revolution den Völkern immer billiger kommt als ein Nationalkrieg. Nach der Revolution sagte er, wir werden allen kriegführenden Völkern einen gerechten Frieden, einen sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten anbieten. Das Ende des Ersten Weltkrieges hat Lenin noch erlebt. Und seine Gedanken über diese Beendigung eines imperialistischen Krieges haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Ende Januar 1917 verfasste er die Schrift »Eine Wendung in der Weltgeschichte« und gerade in ihr finden wir die richtigen Keime, die von Scholz diagnostizierte Zeitenwende mit 100 Milliarden Euro außerplanmäßig dem reaktionären Offizierskorps der Bundeswehr zuschusterte, die Richtung einer Epoche imperialistischer Kriege wiederum zu einer Periode nationalen Friedens zu wenden. Wenden wir uns also dieser Schrift zu. Lenin geht Anfang 1917 von einer Wendung des imperialistischen Krieges zu einem imperialistischen Frieden aus. Eine bolschewistische und sogar eine bürgerliche Februarrevolution, diese allerdings noch kurz, schlummerten im Januar 1917 noch unter der Decke der Weltgeschichte. Die imperialistische Wendung der Dinge aber war eine Tatsache, weil die Goldquelle des Ersten Weltkrieges am Versiegen war. Man höre und staune, Goldquelle des Krieges, ebenfalls Fremdwörter in der bürgerlichen Kriegsberichterstattung. Goldquelle für die vollgefressenen Imperialisten und für diese Goldakkumulation mussten im Ersten Weltkrieg 10 Millionen Menschen ihr Leben lassen und 20 Millionen kamen als Verkrüppelte aus diesem Krieg nach Hause. Aber diese Goldquelle sprudelt eben nicht ewig. Mit Hilfe des jetzigen Krieges, den Arbeitstieren der Lohnsklaverei das Fell noch über die Ohren zu ziehen, das geht wohl nicht mehr. Darin liegt eine der tiefsten ökonomischen Ursachen der jetzt zu beobachtenden Wendung in der Weltpolitik. es geht nicht mehr, weil die Hilfsquellen insgesamt zur Neige gehen. Zitat Lenin. Man beachte das Wort jetzigen, von Lenin kursiv gesetzt. Das heißt, sollte die Goldquelle Ukraine versiegen, sucht sich das Finanzkapital neue Quellen. Es zettelt klassenberechnend eine neue Kriege anderswo an. Es wird sich erneut in einem imperialistischen Raubpolitik verstricken, um Milliarden Gewinne einzustecken. Es besteht also auch die Möglichkeit eines imperialistischen Friedens zur Beendigung des Ukraine-Kriegs, ein Friede allerdings, auf dem Boden des Alten und Morschen, der die Lage der Massen verschlimmert, da die bürgerliche Gesellschaft bestehen bleibt. Die denkbar schlechteste Lösung, denn er bedeutet, dass sich die imperialistische Bourgeoisie nach dem Krieg Tribute von ihren Lohnsklaven dafür zahlen lässt, dass sie ihre Lohnsklaven gestattete, Tausende ihrer Brüder in einem Krieg um die Teilung der imperialistischen Meute zu morden. Eine weitere Minimalvariante wäre, dass die blutsaugenden Oligarchen einer Seite, noch besser beider Seiten, von den in den Krieg hineingezogenen Völkern gestürzt werden, um einen demokratischen Frieden, der ohne eine Reihe von Revolutionen eben nicht zu erringen ist, zu erzwingen. Um endgültig der Hölle des imperialistischen Krieges weltweit zu entkommen, müsste also die Maximalvariante, der Sturz aller Oligarchen, proletarisch-kleinbürgerliche Provenienz sein, als Signal einer ideal proletarisch-kleinbürgerlichen Weltrevolution zur Gründung einer Weltrepublik der Sowjets. Das war auch das Vorhaben des Roten Oktober 1917 und das ist auch 2022 der einzige Weg zur Beendigung imperialistischer Völkergemetzel. Wenn Lenin gegen Ende des Ersten Weltkriegs schrieb, dass nämlich dessen Beendigung nur durch die Fortführung der Revolution gegen das Finanzkapital zu erreichen ist, gilt es auch im Vorfeld des Dritten. Es ist eine dialektische Endkonsequenz, der imperialistischen Weltkrieg auslöst, der auch den Weltfrieden herbeiführt. Gegen die selbstgerechten Pazifisten, Sozialpazifisten, Anhänger der Armeeentwaffnung, die trotz allen Weihrauchs im Gehirn im Grunde Helfershelfer kapitalistischer Ausbeuter sind, die den Kampf um die Teilung der imperialistischen Beute bemänteln, dafür bezahlt werden, dass sie die Herrschaft des Kapitals befestigen, die Beruhigungsmittel für die Völker darstellen, die Massen einzuschläfern, sie vom revolutionären Kampf abzulenken, die Ausbeutung durch die Kapitalisten vernebeln, die nur durch eine Reihe von Revolutionen gestürzt werden können, hat Lenin den ersten imperialistischen Krieg, einen großen Beschleuniger der Geschichte, einen großen Regisseur im Hintergrund genannt. Und gerade diese Überlegung ist für dialektisch ungeschulte Menschen so schwer nachvollziehbar. Eine Studentin war recht verstört, als sie von mir erfuhr, dass nach Lenin Kommunisten in einen reaktionären Weltkrieg ziehen müssen. Der Weltkrieg hat der Revolution geholfen, denn er hat die Arbeiterklasse in der Handhabung von Waffen ausgebildet. Für die ökonomischen Grundlagen des Sozialismus hat nach Lenin schon der Erste Weltkrieg gezeigt, dass und wie die Zeit für den Sozialismus reif geworden war. Unter der Anspannung der Volkskräfte hat er gezeigt, wie das gesamte Wirtschaftsleben von 50 Millionen Menschen von einem Zentrum aus gesteuert werden kann. Der Krieg gibt vor, wie eine planmäßige Gemeinschaftswirtschaft betrieben werden kann. Pazifisten und Entwaffnungsanhänger entfliehen der schlechten Wirklichkeit und betreiben Winkelpolitik. Man sollte sich nach Meinung der Spießer von großen Kriegen fernhalten. Die Politik der Entwaffnung entwickelte sich nach Lenin in reaktionäre Kleinstaaterei. Beide Strömungen umgehen aktuell die Fragen der proletarischen Revolution und beide beachten die Tatsache nicht, dass es neben ungerechten Kriegen auch gerechte Kriege gibt. Die der Sklaven gegen die Sklavenhalter, die der leibeigenen Bauern gegen die Gutbesitzer, die der Lohnarbeiter gegen die Kapitalisten. Gegen die Entwaffnung und den Pazifismus sprechen auch revolutionäre Bürgerkriege als Weiterentwicklung des Klassenkampfs. Dies nicht zu sehen, läuft auf Revolutionsverweigerung hinaus. Also können Sozialismus nicht pauschal gegen jeden Krieg sein. Es gibt in der Phase des Imperialismus nicht nur eine Politik des finanzkapitalistischen Raubes, der Ausplünderung der Kolonien, der nationalen Unterdrückung durch die politische Reaktion, der Verschärfung der kapitalistischen Ausbeutung. Es gibt eben in der Phase des Imperialismus auch nationale Kriege, die sich aus der Tatsache ergeben, dass der Imperialismus die Entwicklung des Kapitalismus in den rückständigen Ländern fördert. Rosa Luxemburg, Deckname Junius, verleugnete das. Um die Kontroverse mit Luxemburg zu erhellen, greifen wir zu Band 22 der Braunen Werkausgabe. Auf Seite 313 legt Lenin zunächst zu Luxemburgs Auffassung vor, dass es im Imperialismus keine nationalen Kriege mehr geben kann, um sie sodann zu widerlegen. Rosa Luxemburg sieht die Sache in der imperialistischen Ära so. Die nationalen Interessen dienen nur als Täuschungsmittel, um die arbeitenden Volksmassen ihrem Todfeind, dem Imperialismus, dienstbar zu machen. Lenin betont, dass das Gegenteil der Fall sein kann. Zitat Lenin: Die Unrichtigkeit dieses Arguments ist augenfällig. Selbstverständlich ist es ein Grundsatz der marxistischen Dialektik, dass alle Grenzen in der Natur und in der Gesellschaft bedingt und beweglich sind. Dass es keine einzige Erscheinung gibt, die nicht unter gewissen Bedingungen in ihr Gegenteil umschlagen könnte. Ein nationaler Krieg kann in einen imperialistischen umschlagen und umgekehrt. Zitat Ende. Beispiel: Die progressiven nationalen französischen Kriege von nach 1789 schlugen während des napoleonischen Kaiserreichs in imperialistische Kriege um, die die Befreiungskriege gegen den Imperialismus Napoleons erzeugt haben. Die Epoche des Imperialismus bringt zum Beispiel die Politik des Kampfes gegen die nationale Unterdrückung hervor, des Kampfes gegen die Bourgeoisie und die Vereinigung beider Arten von revolutionären Kriegen. Wer sich nicht in Waffen übt, hat es nicht anders verdient, als Sklave fortzuvegetieren, zumal die unterdrückende Klasse immer bewaffnet ist. Die Bewaffnung der Bourgeoisie ist eine kardinale Tatsache und diese stellt für das Proletariat ein Schrecken ohne Ende dar. Der Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie wird durch die Bourgeoisie selbst vorbereitet. Ganz einfach. Der Sozialismus ist Produkt des Kapitalismus. Ganz schwierig. Die Revolution im Sinne von ökonomisch-politischer Umgestaltung zwischen den beiden Gesellschaftsformen ist kein einzelner Akt, sondern eine Serie von Revolutionen, eine Epoche stürmischer politischer und ökonomischer Erschütterung, des schwersten Klassenkampfs, des Bürgerkriegs, der Revolution und Gegenrevolution. Hier verweist Hans Ahlreib übrigens auf Lenins Ausarbeitung über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa. Alles in allem kann zusammengefasst werden, dass Lenin die Militarisierung positiv sieht. Durch die Militarisierung hindurch zum Frieden zu gelangen, so sieht die revolutionäre Entwicklung aus. Die Gegensätze schlagen ineinander um. Die Losung der Entwaffnung dagegen trägt Illusionen in den Klassenkampf hinein. Die Forderung Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg verweist uns auf die Dialektik des Krieges. In der Vorbereitungsperiode des Krieges bahnt sich ein Umschlag von Quantität in Qualität an. Die Kriegsparteien auf beiden Seiten nehmen zu und gewinnen Oberhand. Dann kann es sogar ein Zufall sein, ein Sprung, und der Krieg bricht aus. Das Gesetz des Umschlags von Quantität in Qualität aber bricht nicht ab, sondern es zieht sich durch den ganzen Krieg hindurch und in die Friedensperiode ins Unendliche hinein. Am Anfang des Krieges stand nur ein Genosse, Liebknecht, gegen die Kriegskredite auf. Am Ende des Krieges Millionen von Leninisten, Aufgeklärte, hauptsächlich Soldaten und Matrosen in Russland. Am Anfang des Krieges galt der Bolschewismus als Kuriosität. Er wurde zu einer internationalen Erscheinung durch die nachahmenden Räterevolutionen. Schließlich gewann er Weltbedeutung als Vorbild der Taktik für alle. Im April 1920 ging Lenin davon aus, dass die Rote Armee jede einzelne imperialistische Macht besiegen könne. Im Zweiten Weltkrieg bewies sie ihre militärische Durchsetzungskraft gegen eine Koalition. Als Mao am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausrief, lebte ein Drittel der Menschheit unter der roten Fahne, die den Außenseiter Karl Liebknecht ehrten. Dass ein Krieg die Einheit und der Kampf der Gegensätze ist, versteht sich von selbst. Er ist geradezu Paradebeispiel für diese Einheit und den Kampf der Gegensätze. Und die Gegensätze schlagen auch ineinander um. Durch die Militarisierung hindurch, die heute, Lenin sagt, alles ist, kommt es zum Frieden. Der Krieg selbst zeigt den Weg über eine Planwirtschaft aus ihm heraus zum Frieden. Denn der Imperialismus ballt alle herangereiften objektiven Bedingungen für den Sozialismus zusammen. Und zum dritten dialektischen Grundgesetz. Der Frieden geht in den Krieg über, der Krieg negiert den Frieden. Der Krieg geht in den Frieden über, der Friede negiert den Krieg. Wie wir wissen, ist der Krieg keine autonome Erscheinung. Er entwickelt sich in einem historisch-politischen Gesamtkontext, in dem die diplomatische Politik der zukünftigen kriegführenden Parteien in Spe zusammenbricht und der Krieg diese Politik mit anderen, nämlich gewaltsamen Mitteln, vorsetzt. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit gewaltsamen Mitteln und es ist wissenschaftlich unzulänglich, ihn auch nur einen Augenblick von der Politik zu trennen. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, die nicht grundsätzlich marxistisch-leninistische Wurzeln hat, denn sie stammt von dem preußischen Generalmajor Karl von Clausewitz, der aktiv an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilgenommen hat. Wir hatten bereits vernommen, es ist nicht immer zu fragen, welche Klasse, welche Klassen führen den Krieg und welchen Charakter trägt er demzufolge. Lenin gibt eine genaue Charakterisierung des imperialistischen Krieges. Jetzt sind wir beim Kern des Themas. Zitat: Die Frage der imperialistischen Kriege, jene heute in der ganzen Welt vorherrschenden internationalen Politik des Finanzkapitals, welche unvermeidlich neue imperialistische Kriege zeugt, unvermeidlich eine unerhörte Verstärkung der nationalen Unterdrückung, der Plünderung, Ausraubung, Erdrosselung schwachen, rückständigen kleinen Völkerschaften durch eine Handvoll fortgeschrittener Mächte mit sich bringt. Diese Frage ist seit 1914 zum Eckstein der gesamten Politik aller Länder des Erdballs geworden. Sie ist für Dutzende von Millionen Menschen eine Frage von Leben und Tod. Zitat Ende. Imperialismus bedeutet Versklavung aller Länder durch das Finanzkapital. Schweden und Finnland, beziehungsweise das schwedische und finnische Finanzkapital, haben diesen Eckstein aus dem Verborgenen heraus nun auch öffentlich gemacht. Der Krieg stellt für Lenin eine Schubkraft der Geschichte dar, der das Alte und Morsche beiseite fegt. Und so bezeichnete Lenin insbesondere im ersten Brief seiner Briefe aus der Ferne dann auch den ersten imperialistischen Großkrieg zwischen 1914 und 1918 als einen großen Regisseur im Hintergrund der Februarrevolution, die den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zwischen den feindlichen Klassen umwandelte und der die Weltgeschichte vorangebracht hat. Kleinbürgerliche Sozialisten hatten die Möglichkeit einer Umwandlung für ein Hirngespinst erklärt. Der Weltkrieg hat auch das wirkliche Übergewicht des Opportunismus in den Reihen der internationalen Arbeiterbewegung krass aufgedeckt. Der Krieg hat stürmische Gefühle hervorgerufen, die den üblichen geistigen Dämmerzustand durchbrechen. Also hier ist der große Begriff Krieg als Triebkraft der Geschichte. Es liegt aber kein Kult, keine Glorifizierung des Krieges vor. Er ist immer zusammenzudenken mit der Selbstbewegung der Volksmassen. Unmittelbar nach der aus dem Weltkrieg unter schwersten Opfern geborenen Oktoberrevolution veröffentlichten die Bolschewiki das Dekret über den Frieden, das sich an die Völker und an die Regierungen zugleich richtete. Die Friedensfrage wurde als die zentrale Frage der Zeit bestimmt und die Bolschewiki schlugen einen Frieden vor ohne Annexion und Kontributionen. Die Friedensbedingungen wurden in den Deklarationen über den Frieden als nicht ultimativ angegeben. Den Regierungen wurde Spielraum gelassen. Andere Friedensbedingungen könnten erwogen werden. In der Deklaration wurde die Abschaffung der Geheimdiplomatie und die Veröffentlichung der geheimen Verträge angekündigt. Zweitens unternahmen die Bolschewiki nach der Februarrevolution, die gezeigt hatte, dass die bürgerliche Regierung den imperialistischen Krieg aus Profitinteressen fortsetzen musste, alles Erdenkliche, den Krieg der Kapitalisten möglichst rasch zu beenden. Die Februarrevolution hatte am Charakter des Krieges als imperialistisches nichts geändert. Die Kapitalisten können aus dem Krieg nicht aussteigen. Sie können nicht auf Annexion verzichten. Sie sind mit Tausenden von Fäden mit dem gierigen Bankkapital verstrickt. Zu den Friedensbemühungen, die Lenin persönlich unternahm, gehörte auch das Versenden von Briefen an die Deutschen, die Ungarischen und die amerikanischen Arbeiter. Dem Brief an die amerikanischen Arbeiter maß er insbesondere Bedeutung bei, weil diese Arbeiter mittlerweile dem jugendstarken, frischesten und kräftigsten Imperialismus gegenüberstanden. Die US-amerikanischen Imperialisten waren als kriegskreditgebende Gläubiger der Nation die Hauptkriegsgewinner. Jeder Dollar trägt jetzt Blutspur von 10 Millionen Ermordeter und 20 Millionen Verstümmelter. Der Schlüsselsatz, in dem Lenin geradezu prototypisch seine Grundeinstellung zum Krieg darlegt, befindet sich im Militärprogramm der Proletarischen Revolution. Eine Schrift aus dem September 1916. Heute militarisiert die imperialistische und andere Bourgeoisie nicht nur das ganze Volk, sondern auch die Jugend. Morgen wird sie meinetwegen auch die Frauen militarisieren. Wir antworten darauf, desto besser. nur immer schneller voran. Je schneller, desto näher dem bewaffneten Aufstand gegen den Kapitalismus. Zitat Ende. Im Militärprogramm der proletarischen Revolution drückt Lenin explizit aus, dass die Jugend das Gewehr annehmen soll, das ihr die Bourgeoisie in die Hand drückt. Zitat: Jetzt durchdringt die Militarisierung das ganze öffentliche Leben. Die Militarisierung wird alles. Der Imperialismus ist erbitterter Kampf der Großmächte um die Teilung und Neuaufteilung der Welt. Die Erde wird neu aufgeteilt, um den Sturz des Kapitalismus zu verschieben. Er muss daher zur weiteren Militarisierung in allen, auch in den kleinen, auch in den neutralen Ländern führen. Was sollen dagegen die proletarischen Frauen tun? Nur jeden Krieg und alles Militärische verwünschen, nur die Entwaffnung fordern? Niemals werden sich die Frauen einer unterdrückten Klasse, die revolutionär ist, auf solche schändliche Rolle bescheiden. Sie werden vielmehr ihren Söhnen sagen, du wirst bald groß sein. Nimm das Gewehr, das sie dir geben. Nimm es, erlerne gut das Militärische. Das ist nötig für die Proletarier, nicht um gegen deine Brüder zu schießen, wie es jetzt in diesem Räuberkrieg geschieht und wie dir die Verräter des Sozialismus raten, sondern um die Bourgeoisie deines eigenen Landes zu bekämpfen. Mit der Ausbeutung, dem Elend und den Kriegen nicht durch fromme Wünsche, sondern durch das Besiegen der Bourgeoisie und deren Entwaffnung ein Ende zu bereiten. So denkt Lenin. Nimm das Gewehr und erlerne alles Militärische gut. In der gegenwärtigen Kriegshysterie ist untergegangen, dass es neben verbrecherischen, imperialistischen, ungerechten Kriegen auch gerechte Kriege gibt, die einen gesellschaftlichen Fortschritt mit sich bringen. Solche waren zum Beispiel der US-amerikanische Unabhängigkeitskrieg gegen die englische Kolonialmacht, die von der Bourgeoisie selbst geführten Jakobinerkriege gegen die feudalen Mächte Europas, der US-amerikanische Bürgerkrieg gegen die Sklaverei, die antikolonialen Kriege gegen die vollgefressenen sogenannten Großmächte, Befreiungskriege und Volkskriege wie die der Mexikanischen Revolution und der Krieg der Völker Indiens. Ich vermute, dass ich den nächsten Absatz zweimal vorlesen muss, weil er ein bisschen kompakt ist. Deswegen, Lenin sieht in den imperialistischen Kriegen bei Einigkeit des Unterführung ihrer Klassenbewusstesten in einer marxistisch ausgerichteten Partei konzentrierten Elemente stehenden Proletariats, das klassenkämpferisch im Bündnis mit den armen Bauern vorgeht, die Möglichkeit, den imperialistischen Krieg umzuwandeln in einen Bürgerkrieg für einen im Zeichen der Volksbewaffnung stehenden Sozialismus, um die Bourgeoisie zu besiegen, zu enteignen und zu entwaffnen. Das ging, glaube ich. Die Bourgeoisie hatte die einzige und die richtige, mit dem wissenschaftlichen Sozialismus übereinstimmende Losung schon im Herbst 1914 ausgegeben. Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg zum Sturz der Bourgeoisie für den Sozialismus und für die Organisierung der sozialistischen Wirtschaft. Ebenso wenig, als man eine Revolution machen kann, kann man eine Kriegsumwandlung machen. Sie wächst heraus aus einer ganzen Reihe von mannigfaltigen Erscheinungen, Seiten, Momenten, Charakterzügen und Folgen des imperialistischen Krieges. Auf diesen Erkenntnisfortschritt, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, arbeitete Lenin, wie in Deutschland auch Karl Liebknecht, unentwegt hin. Alle seine Schriften gegen den imperialistischen Krieg sind Aufklärungsschriften, um die Klarheit in das Denken der Arbeiterklasse zu bringen, um den Massen klar und deutlich den Weg zu zeigen. Wir sind, schrieb Lenin in seiner Schrift Marxismus und Aufstand, eine Partei, die ihren Weg genau kennt. Das Proletariat und die arme Bauernschaft werden mit der Zeit erkennen, dass das imperialistische Vaterland nicht das ihrige ist. Die Oktoberrevolution hatte dann gezeigt, dass der Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen im Grunde ein Bürgerkrieg zwischen Roten und dem Weltkapital war. Besonderen Wert legte Lenin auf die historische Notwendigkeit des bewaffneten Aufstands gegen die Bourgeoisie und ihre stehenden Heere, den er als höchste Kunst betrachtete. Dieser Aufstand sei 100-mal schwieriger als ein beliebiger Nationalkrieg. Eine revolutionäre Situation liegt dann vor, wenn die unteren Klassen nicht mehr in der bisherigen Weise leben wollen und sich dessen auch bewusst werden, die Oberen aber nicht mehr in der alten Weise leben und regieren können, erst dann kann die Revolution siegen. Welches Interesse hat das internationale Proletariat am gegenwärtigen Krieg in der Ukraine? Es hat sich vor allem gegen die Dollarimperialisten zu kehren. Lenin bezeichnete den US-Imperialismus bekanntlich auf dem 6. Sowjetkongress 1918 als vollgefressene Bestie. Es hat vor allem das Interesse, die US-Barbaren, diese Knüppelträger der finstersten imperialistischen Macht auf Erden, die seit 1898 andere Länder ausplündern, die im Ersten Weltkrieg zum Hauptfinanzierer der kriegführenden Mächte in Europa wurden, die im Zweiten Weltkrieg die kriegführenden Länder europäischer Länder untereinander ausbluten ließen, vom europäischen Kontinent zu vertreiben. Das heißt aber nicht, dass es einseitig Partei ergreift für die ebenfalls reaktionären Kriegstreiber, die Mafia-ähnlich organisierten KGB-KP-Oligarchen in Moskau, die belegen, was für Bestien der Revisionismus im 20. und 21. Jahrhundert aus den Menschen gemacht hat. Vielmehr zeigt uns Lenin, wie man Spaltungen der Imperialisten und ihre Gegensätze untereinander ausnutzen kann zum Fortschritt für die proletarische Weltbewegung. Spaltungen ausnutzen auf der einen Seite und Zusammenarbeit auch mit den Klassenfeinden des Proletariats. In diesem Zusammenhang ist besonders auf den am 20. August 1918 geschriebenen Brief an die amerikanischen Arbeiter zu verweisen. Es gibt zweierlei Übereinkommen mit der Bourgeoisie. Ein Übereinkommen von Pseudosozialisten, um gegen die Arbeiter zu wirken, und ein Übereinkommen zum Schutz der Arbeiter, die über ihre Bourgeoisie gesiegt haben, mit der Bourgeoisie einer Farbe gegen die Bourgeoisie mit einer anderen Farbe. Lenin bringt folgendes Beispiel. Als der deutsche Imperialismus seine Truppen 1918 gegen das wehrlose Russland warf, das seine Armee im Grunde eine Bauernarmee demobilisiert hatte, zögerte Lenin keinen Augenblick, mit einem französischen Monarchisten, dem Offizier de Lubersac, einem Sprengstoffexperten, zusammenzuarbeiten. Beide wollten wir uns eigentlich an die Kurgel, aber unsere Interessen fielen vorübergehend zusammen. Dadurch machten die Bolschewiki von der in jedem Krieg absolut gesetzmäßigen und obligatorischen Methode Gebrauch, zu manövrieren, zu lavieren und sich schnell zurückzuziehen. Lenin erklärte ohne eine Sekunde zu schwanken auch sich bereit, ein Übereinkommen mit deutschen imperialistischen Räubern zu schließen, wenn das ein Angriff englischer oder französischer Truppen auf Russland erfordern würde. Zum Schluss dieser Rede geht Lenin auf den Unterschied zwischen dem bürgerlichen Verständnis von politmilitärischer Stärke und dem proletarischen Verständnis dieser Stärke ein. Zitat: Nach bürgerlichen Begriffen kann man dann von Stärke sprechen, wenn die Massen den Befehlen der imperialistischen Regierung gehorchen und blindlings zur Schlachtbank gehen. Die Bourgeoisie hält nur dann einen Staat für stark, wenn er mit der ganzen Macht des Regierungsapparates die Massen dorthin zu dirigieren vermag, wohin es die bürgerlichen Machthaber wollen. Unser Begriff von Stärke ist ein anderer. Nach unseren Begriffen ist es die Bewusstheit der Massen, die den Staat stark machen. Es ist dann stark, wenn die Massen alles wissen, über alles urteilen können und alles bewusst tun. Lenin geht auch besonders auf den Pazifismus ein. Dem Pazifisten diktiert Lenin, dass derjenige, der sich nach einem ewigen Frieden sehnt, mit dem Bajonett gegen den Imperialismus kämpfen muss. Er muss das Bajonett in den mit unheilvollsten Kriegen schwangergehenden Mutterbauch des Imperialismus rammen. Durch den imperialistischen Weltkrieg hindurch gelangt man nur, wenn man den Kampf für den Frieden mit dem revolutionären Klassenkampf und revolutionären Massenaktionen, die sich zum Bürgerkrieg steigern, verbindet zum Weltfrieden. Klassenkampf, Revolution, Bürgerkrieg. Das ist die Abfolge und nicht einfach von außen herum, wie es die Pazifisten erträumen. Es ist Volksbetrug, wenn die Pazifisten lullen, dass man ohne revolutionäre Bewegung dem Imperialismus die Zähne ziehen kann. Zitat von Lenin: Wer einen dauerhaften demokratischen Frieden will, der muss für den Bürgerkrieg gegen die Regierung und gegen die Bourgeoisie sein. Der Krieg kann nicht dadurch beendet werden, dass die Soldaten der einen Seite die Waffe niederlegen. Und den revolutionären Sozialisten muss auch klar sein, dass der Krieg gegen die Kapitalisten, der Krieg zur Befreiung der Menschheit von der Lohnsklaverei, niemals ohne Terror, Verwüstung und Unmengen von Zerstörungen vonstatten gehen wird. Hans Ahlreib hat dann den folgenden Satz in Großbuchstaben geschrieben, das kann ich hier also rhetorisch nicht darstellen. Für Marxisten und Marxistinnen ist die Eigentumsfrage zentral. Ein wichtiges Zitat von Lenin, dann wieder kleingeschrieben. Der Krieg ist kein Widerspruch zu den Grundlagen des Privateigentums, sondern er ist das direkte, unvermeidliche Entwicklungsergebnis dieser Grundlagen. Ich, also Heinz, komme zum Schluss. Die Politik erweist heute, dass die imperialistischen Mächte alle Weichen mit knallharter militärischer Positionierung bereits auf einen dritten Weltkrieg gestellt haben. Und dass die nicht-proletarischen, kleinbürgerlichen Linken sich einbilden, durch politisches und diplomatisches Gebaren, durch Politisieren, Demos, Reden, Überzeugungsarbeit, Zeitungsartikeln und Pappschwerter die Weichen im beizubehaltenen imperialistischen Weltsystem auf Frieden zurücklenken. Also die Imperialisten, die objektiv zur Kriegführung verdammt sind, durch Gedanken, die durch ihren Kopf hindurchgehen, überzeugen zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Die Soldatenstiefel, die in Kriegspositionen gestellten Weichen festhalten, nehmen doch vor unser aller Augen zu. Es steht somit die irrige These im Raum, dass ein imperialistischer, verbrecherischer Krieg wie zurzeit in der Ukraine bei Beibehaltung des Imperialismus einen ehrlichen demokratischen Frieden hervorbringen könnte. Das ist der große Volksbetrug, der heute begangen wird, als ob zum Völkermord treibende Verbrecher einen nicht-imperialistischen Frieden herbeiführen können, der keinen Keim zukünftiger Kriege in sich trägt. Es ist ja gerade die Demagogie kleinbürgerlicher und bürgerlicher Minister, pazifistischer Bourgeois, Sozialchauvinisten und linker Sozialdemokraten, die über die Vermittlung durch Chinas Xi einen Frieden im imperialistischen Krieg in Aussicht stellen, der kein imperialistischer Friede sei, der zugleich die politische und ökonomische Lage der Massen verbessere. Aus der Hölle des imperialistischen Krieges gibt es keinen anderen Ausweg als die proletarische Revolution. Alles andere bedeutet imperialistische Sklaverei. Also keinen anderen Weg als die Abschaffung des Privateigentums der Ausbeuter. Denn der imperialistische Krieg ist es ja gerade, die direkte Verlängerung des Privateigentums, das aufzuheben, nur die Kommunisten anstreben. Es gibt heute in der BRD eine bürgerliche Verschwörung des Schweigens. Der bürgerliche Hauptkriegstreiber im eigenen Land, der Hauptfeind unseres Volkes, verschwindet in einer Dunkelkammer tiefsten Schweigens. Und so würde unserem Volk der imperialistische Krieg auf ewig anlasten. Die marxistisch-leninistische Theorie ist die Lichtquelle, um die Insassen der Dunkelkammer erkennbar zu machen, und revolutionäre Volksmassen werden sie ans Tageslicht zerren. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass die Volksmassen von ihrem revolutionären Standrecht Gebrauch machen werden. Zitat Lenin. Denn auf der Tagesordnung steht nicht, weil wir es wollen, nicht, weil irgendjemand einen Plan hat, sondern dank dem objektiven Gang der Dinge die Entscheidung über große geschichtliche Aufgaben durch die unmittelbare Gewalt der Massen, die neue Fundamente errichtet, und nicht durch Abmachung auf dem Boden des verfaulten, absterbenden Alten. Zitat Ende. Die Diktatur des Proletariats stützt sich eben auf die unmittelbar bewaffnete Gewalt der Massen. Ende des Referats. Wie gesagt, ich hatte schon vorausgeschickt, ich kann nicht wirklich auf das antworten, was ich gerade vorgetragen habe. Ich habe zwar mit Heinz gesprochen etc., aber es sind seine Gedanken, die er in dieser Schärfe bringt, die ich nur, wie gesagt, ich stimme dem zu, was da drin steht. Ich mache da gar keine Abstriche dazu. Finde das großartig, wie er das in dieser Schärfe gebracht hat. Aber warum er das wie und so weiter so formuliert hat, das könnte ich nur von meinem Verstehen her. Wir könnten vielleicht eine allgemeine Diskussion darüber beginnen, wenn ihr das wollt. Aber ich kann nicht jetzt, wenn ihr jetzt Fragen direkt zum Referat haben wollt, solltet, kann ich auch nur antworten, was ich darunter verstehe. Okay, wir würden jetzt so verfahren, dass wir einmal Fragen sammeln, aber wie Stille auch schon angekündigt hatte, wir sind natürlich nicht die Verfasser dieses Textes, deswegen können wir auf dieser Ebene jetzt nicht die Fragen beantworten, sondern dass wir eigentlich die Fragen eher als Input für eine kollektive Diskussion einmal versuchen würden zu sammeln. Und falls es welche gibt. Und dann würden wir erstmal in die Diskussion einfach starten und schauen, ob wir die dann gegebenenfalls nachstrukturieren müssen. Das Mikrofon. Genau, ich habe eine Frage zur Bedeutung von einem neueren Aspekt bezüglich Militarisierung und Bewaffnung eigentlich und wie hoch wir den eigentlich einschätzen können. Und zwar, dass es eine Entwicklung hin zu einer Professionalisierung beziehungsweise Umfunktionierung beispielsweise der Bundeswehr zu einer Berufsarmee ja auch eigentlich gab. Und dass es erst eine bestimmte Dynamik, glaube ich, auch in der Kriegsentwicklung braucht, wie wir jetzt in Russland sehen, dass es zu einer Teilmobilisierung auch beispielsweise von Reservisten und so weiter kommt. Und dass es ja schon einen Unterschied macht für revolutionären Defätismus, ob man wirklich agitieren kann, beispielsweise in einer Armee, wo Wehrpflicht herrscht und Zwangseinzug und so weiter. Und was das auch also für die Lage vor Ort heißt, wenn das mitten in den Kern der Familien und so reinkommt, wenn Leute eingezogen werden. Naja. Ich würde sagen, wir machen es gleich. Gibt es Antworten aus dem Publikum, die sich vielleicht dazu äußern wollen? Sonst würde ich erstmal vielleicht was dazu sagen. Also ich habe einen ähnlichen Gedanken eigentlich dazu wie du. Und zwar finde ich auch, dass gerade das im Wesen der dialektischen Methode besteht, dass das nicht generalisiert werden kann. Also die Situation im Ersten Weltkrieg und das Verhältnis von Krieg und Frieden und also dem Umschlag von Krieg und Frieden ist natürlich abhängig von der Gesamtsituation des Ersten Weltkrieges, die Lenin da analysiert hat, zu verstehen. Und ich glaube, dass es falsch ist oder ein mechanisches Herangehen an Dialektik ist, wenn man einfach sagt, okay, grundsätzlich Militarisierung für Frieden. Also, dass man immer einfach Gegensatzpaare nimmt und sagt, okay, es ist jetzt das dialektische Herangehen, einfach zu sagen, aus dem einen entsteht das andere. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt heute die Situation angucken, dann, also es hängt sehr stark auch ab von der Entwicklung des Klassenkampfes und von der Entwicklung der kommunistischen Bewegung. Beispielsweise eine Militarisierung, also zu sagen, wir müssen jetzt uns in Deutschland bewaffnen und in den Untergrund gehen, wäre natürlich keine richtige Losung, weil das würde für die völlige Zerschlagung der kommunistischen Strukturen in maximalem Ausmaße eigentlich bedeuten. Das heißt, es setzt eigentlich voraus, dass es auch die Möglichkeit gibt, tatsächlich den Krieg in den Frieden umschlagen zu lassen bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, damit ein dialektischer Widerspruch, damit er umschlagen kann in etwas Neues, Positives, müssen bestimmte Voraussetzungen auch erfüllt sein. Und das heißt, man kann auch einen Widerspruch nicht isoliert von anderen Widersprüchen von der Totalität sozusagen begreifen. Du willst da eingrätschen wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt nicht gemeldet, aber ich wollte kurz auf deine Aussage eingehen. Natürlich ist das, wie du das beschreibst. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Forderung nicht aufstellen. Wir müssen immer erkennen, dass das ja das Dialektische in der Bewegung liegt. Das heißt, dass wenn wir vergessen, was ja in der Vergangenheit oder in der Gegenwart auch stattfindet, dass wir diese Erinnerung, diese Ermahnung nicht verlautbaren, natürlich auch gar keine Bewegung, weder bewusstseinstechnisch noch praktisch entstehen kann. Das heißt, unsere Aufgabe wäre das in diesem Zusammenhang, das ins Bewusstsein zu tragen. Nichts anderes hat auch Lenin versucht oder der Heinz Ahlrapp jetzt mit seinem Referat versucht, dieses Bewusstsein zu schaffen, diese Schärfung, dass diese Bewegung möglich wird. Das heißt, der Krieg wird zunehmen. Ja, wenn wir einen dritten Weltkrieg jetzt mal konzipieren oder besser gesagt theoretisch voraussetzen, dann heißt das, dass diese Militarisierung zunehmen wird. Trifft aber hier auf pazifistische Ablehnung im schlechtesten Fall. Das bedeutet, dass man es ablehnt und ablehnt und ablehnt und im Endeffekt gegebenenfalls doch in eine Situation kommt, wo Widerstände quasi ins Militärische hineingetragen werden. Und das Proletariat, besser gesagt die kommunistischen Bewegungen, müssen dafür sorgen, dass das Bewusstsein der Proletarier dafür geschärft ist, dass sie gar nicht anders können, als das militärische Handwerk zu lernen. Und das zu den Zeiten, wo sie es lernen können und werden. Meine Frage schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe auch zum Thema Promilitarisierung. Also ich denke, wenn wir beispielsweise auf das Thema Wehrdienst oder Wehrpflichtverweigerer oder so schauen, ist es relativ klar. Ne? Da wurde ja auch im Originaltext von Lenin in Den Haag ja eben auch gesagt, dass das Proletariat sich eben schon an den Waffen ausbilden muss, was im Rahmen des Bürgerkriegs ja auch Sinn macht. Was ich mich jetzt aber frage, ist, was ist mit anderen Bewegungen der Militarisierung? Also zum Beispiel, wie stehen wir zur Aufrüstung oder eben auch zu den 100 Milliarden? Also um mal vom Abstrakten zum Konkreten irgendwie zu kommen. Oder auch, was ist, also in dem Originaltext redet Lenin ja beispielsweise auch davon, dass der Streik gegen den Krieg eine hohle Losung ist und eine Losung, die nichts bringt. Und da würde mich auch mal interessieren, wie ihr das versteht. Also geht es konkret darum, den Kriegsdienst zu verweigern, zu bestreiken? Oder geht es beispielsweise auch darum, was wir, ich meine, in Griechenland war es, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber zum Beispiel die Bestreikung der Häfen und die Verweigerung davon, dass eben Kriegsgüter zum Beispiel dann in die Ukraine geliefert werden. Auch das Thema Bundeswehrwerbung und so. Also ich glaube, die oder Einführung der Wehrpflicht, die Beispiele sind da ja relativ zahlreich im Moment. Und das fände ich sehr spannend, weil im Rahmen unserer Aktionsorientierung sagen wir, dass beispielsweise die 100 Milliarden etwas sind, was wir natürlich ablehnen müssen als Kommunisten. Man könnte jetzt diskutieren anhand des Textes eben, ob es nicht sogar für uns von Vorteil wäre, wenn wir eben mit einer Wehrpflicht an modernen Waffen ausgebildet werden würden. Möchte jemand aus dem Publikum dazu was sagen? Erika, direkt. Mit Mikrofon bitte. Hört man, ist jetzt gut? Ja. Ja. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also eine Einführung der Wehrpflicht fände ich eher günstig. Das hat aber mit diesen 100 Milliarden jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Die 100 Milliarden, das ist einfach, das ist auch was, wo man Massen bewegen kann und so weiter. Das finde ich sehr wichtig. Also zu sagen, Sie sagen ja was, also das ist so ein krasser, so ein schreiender Widerspruch, wie man Hartz-IV-Empfänger behandelt und so weiter. Diese ganzen Geschichten sind ja alle bekannt. Also wieder die Verelendung sogar noch weitergetrieben wird. Und gleichzeitig hat man diese 100 Milliarden. Das ist natürlich ganz einfache Agitation. Auch wichtig, dass man das ausschlachtet. Und das nützt uns nichts, wenn die, und das nützt uns auch nichts, wenn Waffen in die Ukraine verschoben werden. Das ist richtig, wenn das verweigert wird. Aber die Wehrpflicht, das hieße einfach eben, das werden Jugendliche in Waffen ausgebildet. Und ich finde es ziemlich schlimm gerade, die Situation. Also einmal dieser Pazifismus, diese Totalablehnung von Gewalt, außer der Staatsgewalt eben. Ne? Und dann eben, dass wir wirklich dermaßen, nicht nur ideologisch, sondern eben auch noch wirklich materiell entwaffnet sind. Und deshalb meine ich, also Einführung der Wehrpflicht, da würde ich mich nicht dagegen wehren, sondern sofort diese Frage aufnehmen, wie das Lenin da aufgeworfen hat. Ich würde mal dazu sagen, dass wir 3 Minuten Redezeit, ja, dass wir es so begrenzen und weiter so gestalten, dass wir die Fragen jetzt nicht sammeln, sondern tatsächlich nach jeder Frage schauen, ob es eine Beantwortung im Publikum gibt. Wir können uns da ein bisschen zurückhalten, denke ich, oder nur antworten, wenn es wirklich direkt gefragt wird. Ich habe jetzt leider aber einen etwas anderen Punkt, der davon abweicht. Es ist trotzdem okay, den zu stellen. Weil ich habe mir 2 Sachen aufgeschrieben. Einmal, dass Heinz davon ausgeht, dass es sich um einen imperialistischen Krieg von beiden Seiten handelt. Und andererseits, dass das internationale Proletariat sich vor allen Dingen gegen die USA richten muss. Und ich würde den Zusammenhang gerne besser verstehen. Und frage mich, ob vor allen Dingen der 2. Punkt damit zusammenhängt, dass der Dollar die Leitwährung ist und deswegen das Finanzkapital in den USA besondere Wichtigkeit hat. Gibt es jemanden aus dem Publikum, der dazu antworten möchte? Dann würde ich das mal folgendermaßen beantworten wollen. Wie gesagt, ich habe mit dem Heinz jetzt nicht an dem Referat gearbeitet, sondern ich war die ganze Zeit dabei. Wir haben uns abgesprochen, inwieweit welche Themen wir auswählen und worauf wir einen Fokus legen. Und wir legen den Fokus oder haben ihn gelegt auf die Dialektik. Das bedeutet, dass der Heinz natürlich in seinem Vortrag das alles nicht, zumal er schon gekürzt werden musste, weil die Zeit nicht da war, bestimmte Dinge nicht benennen konnte. Ich vermute, dass es gegebenenfalls hier etwas genauer dasteht. Aber logischerweise formuliert er hier etwas, was wir mit diesem Prinzip aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten meinen. Das heißt, wir suchen die Wechselwirkungen zwischen den Dingen, zwischen den Bewegungen, zwischen den Ursachen und den Wirkungen. Und dort ist natürlich sein Hinweis, so ist meine Vermutung, dass wir den bei der Hauptmacht, ja, also dem Hegemon, so wie er das selber bezeichnet, dem schärfsten Imperialisten versuchen zu finden, als den sogenannten, wie gesagt, das ist jetzt einfach ins Unreine gesprochen, den Motor der imperialistischen Bewegung. Das ist meine Vermutung, dass Heinz davon ausgegangen ist und das damit bezeichnen wollte. Ich wollte ein paar Sachen zum Referat kommentieren. Und zwar, du hast von der, oder er hat von den Allianzen mit den Herrschenden gesprochen, aber vielleicht braucht man da eine Präzisierung. Ich glaube, Lenin oder die Bolschewiki haben so die imperialistischen Widersprüche zwischen Russland und Deutschland damals ausgenutzt, also für die Revolution. Das wäre ich würde das nicht eine Allianz nennen. Und das mit der Allianz mit den französischen Monarchisten, soweit ich verstanden habe, war 1918, ne? Nach der Revolution und nicht bevor. Das heißt, erst wenn das Proletariat an der Macht war. Ansonsten, wenn das früher gewesen wäre, wäre opportunistisch aus meiner Sicht. Dann, es wurde auch gesprochen von den nationalen Kriegen, die der Imperialismus eigentlich fordert. Das hat Lenin irgendwie gesagt, okay, ja, jetzt im Zeitalter des Imperialismus werden viele nationale Kriege mehr stattfinden, und also umgekehrt zu Luxemburg zum Beispiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich passiert im letzten Jahrhundert. Es gab so viele nationale Kriege, zum Beispiel in Afrika. Und ich meine, die nationalen Kriege sind immer noch möglich heute, sind aber eher eine Ausnahme. Und dann, ich würde gerne noch eine These in den Raum auswerfen. Und zwar, es wurde auch von der Umwandlung des Krieges allgemein gesprochen. Und ich glaube, also der Krieg in der Ukraine, da habe ich meine Zweifel dran, aber könnte man vielleicht in 2014, also der Aufstand von der Bevölkerung in Donbass, als einen nationalen Krieg bezeichnen vielleicht. Der aber zu einem imperialistischen Krieg umgewandelt wurde, und zwar durch das Agieren der imperialistischen Mächte, und zwar der NATO und Russlands. Sie haben irgendwie Stellvertreter da gehabt, und deswegen war der Krieg nicht mehr ein Nationalkrieg, sondern ein imperialistischer Krieg, der aber weiter umgewandelt werden kann, aber nicht als einfache Negation zurück zum nationalen Krieg, sondern als Negation der Negation, und zwar als Bürgerkrieg, wie Lenin damals gemacht hat. Ja, das war's. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt falsch verstanden habe, aber der Heinz meinte nicht, dass das in der Ukraine stattfindende ein nationaler Befreiungskrieg ist. Er hat das nur ableitend, so habe ich das verstanden, formuliert, dass es auch heute noch möglich ist, dass der imperialistische Krieg in einen nationalen Krieg oder in einen Befreiungskrieg umgewandelt wird. Also ich habe das zumindest nicht so gelesen, dass das so wäre. Ja, ich auch nicht. Also das war ja eine These von mir, dass vielleicht kann man der Krieg im Donbass in 2014 nur als einen Nationalkrieg verstehen. Aber also das musste man noch nachweisen. Also das ist nur eine These. Genau. Ja, ich wollte nochmal zurückgehen auf diese Frage, was machen wir mit Bewaffnung, Aufrüstung und so weiter. Ich denke, ich habe das Referat von Heinz so verstanden, dass er vor allem auf einer strategischen Ebene erst mal klärt, wie wir zu den ganzen Dingen stehen. Dass, wie man dann konkret zur Einführung der Wehrpflicht oder zu dem 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm steht, sind Fragen der Taktik. Die KPD hat zum Beispiel in der Weimarer Zeit ihre Genossen aufgefordert, in die Reichswehr zu gehen und das Waffenhandwerk zu lernen. Es gab KPD-Gruppen in der Reichswehr, die dort gearbeitet haben und agitiert haben. Und gleichzeitig hat die KPD aber eine Volksabstimmung gegen den Panzerkreuzerbau initiiert und dafür mobilisiert, keine neuen Panzerkreuzer zu bauen. Und so sehe ich das heute auch. Das ist dann aber auf der taktischen Ebene. wo ich das umsetzen muss, wie komme ich über die Militarisierung hin zur Revolution und zur Umwandlung in den Bürgerkrieg, nicht durch 100 Milliarden, weil damit werden vor allem hochtechnisierte Waffen angeschafft, für die man Spezialisten braucht. Und das lernt man im Grundwehrdienst gerade nicht, diese zu bedienen. Also da lerne ich nicht, diese Raketen zu bedienen. Das lerne ich im Grundwehrdienst, lerne ich das einfache Waffenhandwerk. Und deswegen kann man mit Fug und Recht gegen dieses 100-Milliarden-Programm sein und ist damit kein Pazifist. Aber das ist eben eine taktische Frage, die man konkret nach den Bedingungen, die in dem Land herrschen, entscheiden muss. Außerdem müssen wir uns über die Militarisierung keinen Kopf zerbrechen. Wir müssen die auch nicht fordern, weil die Bourgeoisie macht sie. Es gibt auch Überlegung, oder das wird jetzt angestrebt, die Bundeswehr wieder umzustellen. Man hat sie ja zu einer Spezialistenarmee umgebaut, um international damit intervenieren zu können. Was die Bundeswehr in Mali macht, in Afghanistan gemacht hat und in vielen anderen Ländern. Und jetzt hat man gesagt, wir brauchen mehr Fußtruppen. Wenn ich Territorien erobern will, brauche ich Fußtruppen. Dann brauche ich nicht nur Spezialisten, die als Eingreiftruppe irgendwo hingehen, einen Stützpunkt besetzen, sondern brauche ich Mengen von Leuten, die sterben oder auch bereit sind, andere umzubringen bei der Besatzung eines Landes. Und darin sehe ich auch Vorbereitungen für den Krieg, wenn genau das jetzt bei der Bundeswehr gemacht werden soll. Und das müssen wir nicht fordern. Das macht die Bourgeoisie, weil sie Krieg will. Und nicht will, sondern sie muss. Sie braucht ihn. Also unsere Aufgabe ist darin, dann auf der praktischen Ebene mit den Menschen zu arbeiten, dass sie verstehen, was passiert und dass sie auch verstehen, dass dieser Krieg, der kommen wird, nur beendet werden kann, wenn sie selber bereit sind, Krieg gegen die herrschende Klasse zu führen. Das muss man dann aber auch wieder taktisch umsetzen, weil so, wenn ich jetzt so unter die Bevölkerung gehe, werden viele dumm gucken und sagen, was willst du denn von mir? Es gab das ist 30 Jahre her, 40 Jahre her, BWK, der hat immer die Parole gemacht, allgemeine Volksbewaffnung. Und keiner hat das verstanden. Die haben gesagt, Lenin hat auch gesagt, allgemeine Volksbewaffnung. Wenn man das dann so abstrakt macht, wird es lächerlich auch. Okay. Sehr gut, kann ich nur zustimmen. Das ist nochmal eine Reaktion auf die Frage der Militarisierung und ein kleiner Widerspruch zu Diethard. Es könnte ein bisschen komplizierter sein. Also die Frage der Professionalisierung der Armee ist auch schon in den 20ern besprochen worden. Auch Ernst Schneller sagte natürlich, das ist ein Trick, nicht so viele Arbeiter an die Waffen zu bringen. Damit kann der Faschismus aber die Bourgeoisie nicht unbedingt Kriege führen. Es gibt natürlich noch einen anderen Trick, und das ist die Einführung einer faschistischen Diktatur, bevor man aufrüstet. Und das ist natürlich auch der Weg gewesen, der 33 gegangen ist. Also man wechselt die Hauptstütze weg von der Arbeiteraristokratie zu neurotischem Kleinbürgertum, errichtet eine faschistische Diktatur, zerschlägt die Organisation der Arbeiterbewegung, alle legalen Strukturen. Und dann passiert genau das, dass man relativ freie Hand hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Deutschland war in der Situation, dass im Prinzip die Bourgeoisie nur noch geschlagen werden konnte mit der Hilfe der Sowjetunion. Nicht mehr aus der Kraft der eigenen Arbeiterklasse raus. Die Ukraine ist jetzt in so einer Situation. Also ich habe mit ukrainischen Genossen gesprochen, wie ist denn das? Die verteilen an euch Waffen, die könnt ihr doch umdrehen. Habt ihr was? Nein, wir haben keine Strukturen mehr. Vergiss es. Also die wandern im Prinzip nur noch in die Hände von Faschisten. Wir müssen rechnen, dass sowas wie eine antifaschistische Lösung von außen kommen muss. Das ist bitter. Und wenn das nicht mal ein sozialistisches Land ist, auf das man da bauen muss, ist man in einer richtig schlimmen Lage. Das heißt, wir müssen uns auf eine gewisse Weise taktisch darauf einstellen, dass wir verhindern, dass die Bourgeoisie eine faschistische Diktatur errichten kann. Das müssen wir machen, bevor uns sozusagen die Bourgeoisie Waffen in der Hand drücken kann. Denn wenn sie in der Hand drückt, innerhalb einer faschistischen Diktatur, ist es schon für vieles zu spät. Ich habe dafür auch keine Lösung, aber wir müssen das im Auge behalten, denn Sie haben ja daraus gelernt, dass ein Krieg führen wie 1418 für Sie gefährlich sein kann, dass ein solcher Krieg unmittelbar in revolutionäre Prozesse umschlagen kann. Und worauf wir uns auf jeden Fall vorbereiten können müssen, das ist, dass Legalität eigentlich eine Ausnahme ist. Wenn wir sagen, wir müssen die Bourgeoisie stürzen, ist ein Vernichtungskrieg gegen die Bourgeoisie, ist das, was wir vorhaben, eigentlich illegal. Also die Illegalität ist eigentlich der Normalfall, den wir im Kopf haben müssen und von dieser Position aus die Legalität ausnutzen. Nicht die Illegalität als Bruch mit der normalen Illegalität, also mit der normalen, die Illegalität nicht als Bruch mit der normalen Legalität sehen, sondern andersrum. Die Legalität, die wir nutzen, ist das Fenster, ist der Ausnahmefall. Auch wenn sie lange, lange schon gedauert hat. 3 Minuten rum? Gut. Nö, also sehr gut. Sehr guter Hinweis. Das nennt sich Gesamtdenken. So, sorry, ich wollte 2 kleine Anmerkungen machen. Ja, zu dem Punkt mit den 100 Milliarden. Ich finde, Heinz hat es eigentlich auch sehr gut herausgearbeitet in dem Referat, dass es darum geht, imperialistische Kriege als eine Gold- oder Geldquelle auch zu sehen. Und für mich sind diese 100 Milliarden genau Ausdruck dessen, dass es um das Finanzkapital geht, was Geld mit diesen Kriegen macht. Und sieht es auch an anderen Stellen wie das Drängen von Selenskyj, schneller in den EU-Binnenmarkt eintreten zu können, aber auch eigentlich den Verkauf des eigenen Landes von ihm an die Wall Street. Und der zweite Punkt, der gemacht worden ist, den ich nicht ganz verstehe und auch nicht ganz teile, ist, ich glaube, du hattest es eben gesagt, den Punkt mit dem Zusammenarbeit mit der herrschenden Klasse. Und du meintest, im Sozialismus wäre das richtig zu machen, aber vorher nicht. Vorher wäre es opportunistisch. Und ich glaube, es ist ein sehr mechanisches Verständnis eigentlich von der Revolution an sich. Also, weil die Trennung von Sozialismus und Revolution ist schon eine falsche Trennung. Also, weil der Sozialismus selbst auch die Fortsetzung der Revolution ist. Und ich hatte auch Heinz in seinem Vortrag so verstanden, und ich teile das auch, dass natürlich die Arbeiterklasse die zwischenimperialistischen Widersprüche ausnutzen muss, aktiv vorantreibt und darin letztendlich die Lücke erkennt, seine eigene herrschende Klasse zu schwächen, um überhaupt einen Schritt Richtung Bürgerkrieg zu machen. Und in diesem Wechselspiel findet dann auch ein mögliches Bündnis oder wie auch immer man das bezeichnen will, statt. Genau. Kurz. Also diese Ausnutzung von den imperialistischen Widersprüchen habe ich nicht geleugnet, sondern ich wollte nur eine Anmerkung machen, dass die Bolschewiki, also diese Allianz mit den französischen Erzreaktionären erst nach der Revolution gemacht haben und nicht früher. Und man muss auch verstehen, warum. Warum haben sie diese Allianz nicht früher gemacht, sondern erst wenn sie an der Macht waren. Und das Wichtigste war, an der Macht zu bleiben. Sie waren schon im Bürgerkrieg. Deswegen, also ich glaube, man muss das in diesem Kontext verstehen. Ich gehe auch noch ein auf die Frage der Militarisierung. Ich denke, dass was Lenin mit Militarisierung meint, ist nicht Aufstockung von Militär allgemein, sondern ist Militarisierung der Gesellschaft im Sinne, dass das Militär alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt und dadurch eben auch das ganze Proletariat erreicht. Was wir jetzt als 100-Milliarden-Paket kennen, ist unter der Prämisse, dass die Bundeswehr, wie der Genosse vorhin auch angemerkt hat, eigentlich professionalisiert aufgebaut ist, erfüllt das überhaupt nicht diesen Zweck. Also das 100-Milliarden-Paket ist Kampfjets, Flotte und so weiter. Also es geht eigentlich um Entwicklung von Militärgerät für eine professionalisierte Armee bisher noch. Und dadurch erfüllt sie überhaupt nicht den Zweck der Militarisierung der Gesellschaft im Sinne der Bewaffnung des Proletariats. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Unterschied. Ich finde trotzdem noch weiter, also unser Fluchtpunkt bei diesen Überlegungen muss natürlich immer sein, was nutzt das dem Klassenkampf, kurz-, mittel- und langfristig vor allem. Und das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, das hatte ich vorhin auch einmal kurz angerissen, was für Voraussetzungen haben wir denn überhaupt, etwas auszunutzen? Und vor welchen Herausforderungen stehen wir jetzt gerade als Kommunisten in Deutschland? Hätten wir jetzt ein Interesse daran, dass alle zwangsmäßig ins Militär müssen? Wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie auszunutzen für uns. Wir sind überhaupt nicht organisiert, wir haben keine Partei, wir haben keine vernünftige Strategie. Es wäre eigentlich die Zerschlagung unserer Strukturen, weil wir in der Generalmobilmachung, sage ich jetzt mal, wo wir jetzt der Großteil von uns ins Militär muss, würden wir höchstwahrscheinlich die Aufgaben, die wir gerade haben, irgendwie einen Klärungs- und Aufbauprozess überhaupt erstmal zu machen, der uns wieder handlungsfähig macht, nicht wirklich leisten können. Das ist so die Überlegung, die ich mir gerade mache. Also all diese Überlegungen hängen schon sehr stark von den Herausforderungen ab, vor denen wir als Kommunisten gerade stehen. Ja. Ich wollte mal zurückkommen auf den Satz mit den Dollar-Imperialisten. Ich habe den jetzt hier gefunden. Welches Interesse hat das internationale Proletariat am gegenwärtigen Krieg um die Ukraine? Es hat sich vor allem gegen die Dollar-Imperialisten zu kehren. Ich verstehe das nicht. Also das internationale Proletariat, damit sind wir dann alle gemeint. Ich habe Internationalismus eigentlich immer so verstanden, dass alle sich gegen den eigenen Hauptfeind kehren, also dass man die eigene Bourgeoisie zu stürzen hat. Und das hier, also ich würde mal gern wissen, wie das hier gemeint ist. Was heißt es konkret? Das internationale Proletariat, also auch wir, haben sich vor allem gegen die Dollar-Imperialisten zu kehren. Eine andere Kleinigkeit ist vielleicht nur ein Wort, aber hier kommt es mit den KGB-KP-Oligarchen. Es wird immer bei Russland und Ukraine wird immer das Wort Oligarchen verwendet. Bei uns heißt es Arbeitgeber. Stört mich alles ein bisschen. Also Lenin redet ja auch beim Imperialismus von einer Finanzoligarchie. Ist mir einfach aufgefallen. Aha. Und das wollte ich auch nochmal fragen, wie das gesehen wird. Also nochmal, das hat der Heinz geschrieben. Also seine KGB-KP-Oligarchie, das ist halt eine Kreation von ihm. Überhöht, ja. Nicht sehr genau, nicht sehr konkret, aber es beabsichtigte eine Provokation vermutlich. Und insofern kann ich da wenig zu sagen. Zu dieser Internationalisierung muss man gegebenenfalls dazu sagen, dass dieser Text begrenzt war, nicht nur in seinem zeitlichen Rahmen, sondern inhaltlich begrenzt und dass er wesentliche Sachen angerissen hat. Ich habe diese Internationalisierung des Proletariats als Internationalismus in seiner Beschränkung nicht gelesen, weil sie gar nicht, sie ist nur angerissen, sie ist nicht ausgeführt. Ich glaube, was er meint, ist, dass der Dollar-Imperialismus tatsächlich die Macht hat, die so stark ist, dass sie halt auch die nationalen Bourgeoisien beeinflusst. Und das heißt, dass wenn wir die nationalen Bourgeoisien bekämpfen wollen, müssen wir sie, so verstehe ich das, so bekämpfen, dass wir automatisch oder zwar besser vielleicht so zielgerichtet den Dollar-Imperialismus treffen. Das ist vermutlich, also das interpretiere ich jetzt so, dass er meint, dass wenn wir den deutschen Imperialismus bekämpfen, müssen wir immer den amerikanischen mitdenken und den auch mittreffen. Ich habe zwei Anmerkungen. Das eine ist zur Frage der Bundeswehrprofessionalisierung, weil ich einfach nur ansprechen wollte, dass ja selbst in dieser professionalisierten, spezialisierten kleinen Berufsarmee, also klein natürlich auch in Anführungszeichen, dass da also natürlich das sehr anziehend wirkt auf Nazis und Ähnliche, die Lust darauf haben, in diesen Strukturen sich irgendwie die sich darin ganz gut verwirklichen können. Aber das ist ja nicht die einzige Basis für die Leute, die heute Soldaten werden. Also ein weiterer wichtiger Punkt ist ja einfach die Aussichtslosigkeit vieler Jugendlicher und junger Erwachsener. Und die soziale Basis der Bundeswehr auch als professionalisierte Berufsarmee ist immer noch das Proletariat. Und das relativiert so ein bisschen die Widersprüche, würde ich sagen. Und ich glaube, dass auch eine weitere Verbreiterung der Bundeswehr da eine Frage der Zeit ist, wenn sich auch die Art der Kriegseinsätze wieder ändert. Aber jetzt komme ich zum zweiten Punkt und den, ich versuche ihn kurz und pointiert zu machen, aber den finde ich fast der wichtigere. Und zwar, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was das heißt, die Widersprüche auszunutzen und wie man das machen kann, dann muss man im Kopf haben und sich sehr präsent machen, was im Referat vorhin über Stärke gesagt wurde. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Stärke kommt vom bewussten Handeln der Massen. Und die Art oder Widersprüche auszunutzen, das kann man also in qualitativ unterschiedlichen Stufen, je nachdem, wie qualitativ entwickelt die eigene Stärke ist. Und das finde ich, das ist so ein bisschen, vielleicht hebt das so ein bisschen auf oder greift das auf, was du vorhin gesagt hast, mit dem Sozialismus kann man das tun, davor nicht. Ich würde das so ein bisschen allgemeiner formulieren. Also abhängig davon, wie die eigene Stärke ist, das heißt, hat man eine klare Avantgarde, wie klar ist die Orientierung, die sie aufgibt, wie stark ist sie aufgestellt, wie ist das Bewusstsein der Massen, wie ist die Fähigkeit der Massen, dieses Bewusstsein in tatsächliches Handeln zu übersetzen. Das sind alles Faktoren, die man im Kopf haben muss, wenn man darüber spricht, Widersprüche auszunutzen. Weil wenn man versucht, zu große Widersprüche zu schnell auszunutzen aus einer Lage der zu starken Schwäche, dann kann es auch sein, dass die da oben unsere Widersprüche ausnutzen und nicht andersrum, auch wenn wir uns das so schön reden. Ja, genau. Wie gesagt, ich wollte mich nochmal auf dieses Thema Promilitarisierung beziehen. Und zum einen glaube ich, dass da eben zwei Faktoren massiv, wie jetzt ja auch schon gesagt wurde, massiv wichtig sind. Ja, Thema Militarisierung nochmal. Also zum einen ist es, glaube ich, sehr abhängig von der Art der Armee. Das wurde jetzt ja auch schon mehrfach gesagt. Eine professionelle Armee. Die Waffen haben sich natürlich auch massiv verändert seit der Zeit, wo Lenin das gesagt wird. Also Aufrüstung jetzt bedeutet nicht unbedingt mehr Gewehre, sondern bedeutet vielleicht eher mehr Raketen, auf die wir oder auf die das Proletariat im Zweifelsfall auch keinen Zugriff hat. Und zweitens aber eben auch nochmal massiv auf das Kräfteverhältnis. Und damit wollte ich da nochmal drauf eingehen. Lenin stand irgendwie kurz vor der Revolution, ne? Und ich glaube, wenn das Kräfteverhältnis so ist, dass man eine stabile KP hat, dass man tatsächlich Einfluss in die Massen hat, dann macht es Sinn, diese Militarisierung der Gesellschaft quasi gemessen an dem Bewusstseinsstand, aber auch eben des Proletariats zu fordern und auch zu befürworten. Gerade sehe ich das aber nicht. Also ich glaube, gerade wäre eine Militarisierung, die diese Gesellschaft durchdringt, nicht unbedingt in unserem oder zu unserem Vorteil, weil das Kräfteverhältnis nicht auf unserer Seite ist, weil wir keine kommunistische Partei haben, die Massen eben gerade erreicht. Oder noch schlimmer wahrscheinlich konkret im Faschismus, ne, wie er ja eben auch ausgeführt hatte. Und insofern denke ich, also das sind taktische Fragen. Die Strategie ist klar. Also die Strategie heißt, es braucht eine bewaffnete Revolution und einen bewaffneten Bürgerkrieg. Und insofern kann man da, denke ich, auch eine ganz gute Parallele zu der Illegalität ziehen. Also auch die Illegalität ist etwas, was natürlich strategisch richtig ist. Denn das, was wir vorhaben, ist nicht vereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und deswegen müssen wir uns da natürlich darauf einstellen. Aber so wie das Kräfteverhältnis gerade aussieht, sind wir so unbedeutend, dass der Staat uns noch Legalität gewährt. Und diese sollten wir, denke ich, auch in dem Sinne nutzen. Und es ist unsinnig, sich jetzt irgendwie in den Untergrund zurückzuziehen und uns selber dadurch noch mehr zu blockieren. Und insofern würde ich auch sagen, dieses ganze Thema Aufrüstung, also zum Beispiel die Bundeswehr-Werbekampagnen und da, wo ja auch massiv viel Budget irgendwie reinfließt, sind ja gerade Ausdruck von einer professionalisierten Armee. Und deswegen abzulehnen, weil sie ja diametral dem gegenüberstehen, was wir wollen. Auch das Beispiel Wehrpflicht würde ich deswegen gerne nochmal diskutieren. Ich würde nämlich mal die These in den Raum stellen, dass eine Wehrpflicht aktuell eher abzulehnen ist, weil wir eben keinen Einfluss in die Massen haben, weil wir auch nicht genug Leute sind, sodass wir abdecken könnten, dass halt eben in jeder Grundausbildung irgendwie mehrere Leute von uns sitzen, so die auch in der Lage sind zu agitieren. Sondern ich glaube gerade, dass die fortschrittlicheren Kräfte, auf die wir organisieren sollten im Proletariat, gerade eher auf Friedenskurs sind, weil sie verstehen, dass dieser Krieg ein imperialistischer ist, hoffentlich, oder wir sie dazu bewegen müssen, das zu verstehen. Und eine konkrete Weltkriegsgefahr eben da ist und aktuell, glaube ich, eine Wehrpflicht eher den BRD-Imperialismus nutzen würde als uns. Also ich würde auch sagen, das ist auch eine taktische Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Diese Unzeitgemäßheit, die du da sagst, dass das uns schaden würde in der Richtung, kann man ja so erstmal festhalten. Aber was heißt das denn für uns? Heißt das, wir schweigen darüber? Heißt das denn nicht, dass wir agitativ vorgehen müssen, dass wir eigentlich die Schulung betreiben müssen? Bedeutet das denn, dass wir abwarten müssen, bis die Situation da ist? Und wann wird sie denn da sein? Und vor allem, wie wird sie denn da sein? Ist das nicht eine dialektische Bewegung, die erzeugt werden muss von den bewusstesten Kräften, nämlich von den Kommunisten, dahingehend, dass wir jetzt schon nicht abwarten, dass die bürgerliche Regierung sagt, wir machen jetzt hier die Wehrpflicht und wir gucken, dass wir dann nach der Einführung der Wehrpflicht unsere kommunistischen Zellen da einbauen, sondern jetzt schon dafür sorgen, dass wir wissen ja, dass das dahin treibt, das schon vorbereitet ist, wenn es denn stattfindet. Das heißt, das ist nur eine Kritik in die Richtung, dass wir dieses Abwarten sein lassen müssen. Denn zu sagen, jetzt heutzutage ist es nicht so, die Friedenskräfte sind halt so auf dieser oder jener Linie, das kann uns ja nicht davon abhalten, das Bewusstsein zu dem, was es verlangt, auch wirklich zu agitieren. Kommst du dran? Ich wollte zu zwei Sachen was sagen. Einmal zu dem Thema. Ich denke, ich kenne einige Jugendliche, die zur Bundeswehr gegangen sind und sich dort als Zeitsoldaten verpflichtet haben, weil sie sonst keine Perspektive für ihr Leben gesehen haben. Arbeiterjugendliche, oft mit migrantischem Hintergrund, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, und bei der Bundeswehr kriegen sie eine Ausbildung und kriegen gleich das doppelte Gehalt gegenüber dem Azubi. Und dann gehen sie dahin, weil dann können sie sich ein Auto leisten, dann geht es ihnen besser. Aber das sind keine Verbrecher und keine Nazis, sondern das sind Arbeiterjugendliche. Und schon heute würde es sich lohnen, also ich bin zu alt dafür, um mich da zu melden, ne? Außerdem bin ich abgelehnt worden, weil ich schwerbehindert war. Ich wollte eigentlich, aber schon heute würde es sich lohnen, unter diesen Freiwilligen auch zu arbeiten, weil das sind Arbeiterjugendliche. Und viele von denen sind in dem Bewusstsein dahin gegangen, es passiert ja nichts. Die Situation, über die wir jetzt reden, ist für die ja ganz neu, für die überraschend gekommen, dass auf einmal Krieg in Europa ist, weil sie einfach unpolitisch sind. Und die stehen jetzt dumm da, weil sie jetzt merken, jetzt muss ich eventuell auch in einen gefährlichen Einsatz, wo ich nicht gut Geld verdiene, sondern mein Leben lasse. Und damit fängt es ja an. Die Bolschewiki und auch Liebknecht und Luxemburg haben ja nicht nur unter revolutionären Arbeitern agitiert, sondern an die einfachen Arbeiter appelliert, sich gegen die Gewehre umzudrehen, gegen ihre eigenen Herren. In der Reichswehr, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, waren ja nicht nur Kommunisten, sondern da waren alle möglichen Arbeiter, auch Leute, die mit der Illusion reingingen, wir besiegen Frankreich und dann wird Deutschland stark und dann geht es mir besser als Arbeiter. Das ist ja die imperialistische Propaganda, und die wachen durch das, was sie erleben, durch die Realität wachen die auf, und wenn dann kein Kommunist da ist, dann wachen sie unter Umständen auch in die falsche Richtung auf, in die faschistische. Wenn ein Kommunist da ist, der kann ihnen helfen, das zu verstehen, was mit ihnen passiert. Das war das eine. Das andere, ich wollte auf den Beitrag Faschismus, ich habe das schon auch als Ergänzung verstanden und nicht als Widerspruch. Natürlich ist das eine Option. Ich wollte aber, du hast dann gesagt, in der Ukraine ist vielleicht eine Situation entstanden, wo man dann auf Befreiung von außen hoffen muss. Das hat mir Bauchschmerzen bereitet, weil ich denke, Bündnisse mit der Bourgeoisie, Lenin hat sich von der deutschen Bourgeoisie nach Russland transportieren lassen. Aber das hat er auf der Basis einer starken Partei und einer starken Arbeiterbewegung machen können. Und ihm war von da, wo er diesen Schritt gegangen ist, dem ihn ja die Sozialdemokraten dann vorgeworfen haben, du bist ein Verräter. Putin hat ihn übrigens auch deswegen als Landesverräter beschimpft, ne? Das hat er gemacht aus einer Position der Stärke, wo er wusste, ich nutze hier den deutschen Imperialismus aus und nicht der mich. Auch wenn er das denkt, dass er mich ausnutzt. Genauso hat die Sowjetunion nach dem Sieg des Sozialismus eine Zusammenarbeit mit der deutschen Reichswehr organisiert, weil sie von überall her blockiert waren. Aber das war aus einer Situation der Stärke. Und du hast von den Genossen in der Ukraine berichtet, die jetzt alle Strukturen zerschlagen haben. Aber ich weiß es nicht, ich kenne sie ja nicht. Du kennst sie besser. Vielleicht unterlagen sie den vielen Illusionen des Revisionismus, vom friedlichen Kampf, vom demokratischen Kampf, der ja jahrzehntelang gepredigt wurde. Und vielleicht haben sie sich auch nicht auf so eine Situation vorbereitet und damit selber auch Fehler begangen. Jetzt noch ganz kurz zu heute. Wir brauchen eine starke kommunistische Partei, sonst ist das alles leeres Stroh, was wir dreschen. Das ist völlig klar, ohne Macht gibt es keine Revolution. Und man braucht dazu eine bewusste, organisierte Truppe. Das ist völlig klar. Ja, ich wollte zwei Missverständnisse ausräumen. Ich wollte mit dem Beispiel Ukraine sagen, wie sehr man am Arsch sein kann, wenn man aus welchen Gründen auch immer zulassen musste, dass Faschismus an die Regierung kommt und in so eine Lage kommt, wo man fast handlungs- oder fast so gut wie handlungsunfähig ist. Für die Genossen gilt das, glaube ich, nicht, die, von denen ich das weiß, dass ich die legalistischen Illusionen hingegeben habe, aber es gilt natürlich für die ukrainische KP, die in der Hinsicht so strukturiert war. Und dann komme ich auf die andere Sache mit der Illegalität. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht so verstanden worden bin. Ich bin jetzt nicht, rufe nicht auf, in die Illegalität zu gehen, sondern ich rufe dazu auf, die Legalität von der Illegalität aus zu denken und entsprechend zu handeln. Das ist nicht mehr so selbstverständlich. Das war mal selbstverständlicher, als wenn sozusagen noch bewaffnete Organisationen in der BRD hatten. Dann dachte man Legalität automatisch von, der Klassenfeind muss nicht unbedingt alles wissen. Ich arbeite legal, aber ich muss mich immer in irgendwas Illegales zurückziehen können. Das machen wir so vom Kopf her nicht. Ich bin unbedingt dafür, alle Legalität auszunutzen. Wir wären bescheuert, wenn wir jetzt irgendwie in die Illegalität gehen würden und keine legale Arbeit machen. Nur der Schritt zu illegaler Arbeit wird ja irgendwann kommen und ihn von der Legalität, an die man sich gewöhnt hat, in die Illegalität, das ist ein Bruch im Kopf und ein Bruch in den Gewohnheiten. Und ja, wie gesagt, ein Appell, denk vom Illegalen aufs Legale und nicht vom Legalen aufs Illegale. Ja. Dazu würde ich sogar das Buch von Heinz Ahlreib empfehlen. Der hat, ich weiß nicht, wie es genau heißt, über die RAF geschrieben und hat das auch ganz intensiv beleuchtet, ein kleines, dünnes Buch. Ich müsste den Titel nochmal raussuchen, wo er genau diese Themen auch aufwirft, in dem gleichen Stil wie dieser Vortrag. Sehr scharf, sehr klar, sehr rücksichtslos. So, ich danke euch und sehr angenehm, dass viele Leute hier waren, dass die Beteiligung so großartig war. Vielen Dank.